Live. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Bleilo Forever und ich heiße euch am heutigen Sonntag willkommen zu den Weltraumaffen. Ich wette, wir haben alle an schöne Themen für euch vorbereitet und mit diesen einleitenden Worten übergebe ich auch direkt mal das Wort an jemanden, der das Mikrofon ergreift. Wunderschöne Anmoderation. Das war die beste Anmoderation, die wir je hatten. Entschuldigung, ich war ziemlich gefreestylt. Ihr habt mich ins kalte Wasser geschubst. Ja, das machen wir öfter. Ja, aber schönen guten Abend da draußen, Sonntagabend und so. Ja, ich wollte schon mal was einblenden. Wollte ich gerade sagen, wenn wir jetzt noch was einblenden, kann es losgehen. Niemals. So, ich habe mal wieder einiges an Tabs hier geöffnet in unseren heutigen Sachen. Das Erste, ich wollte noch mal kurz auf die Wahl in Island schauen, wo ja die Piratenpartei von Island irgendwie gehypt war, als sie stellen die neue Regierung und so. Und das sind so Sachen, die dann hier irgendwie schreiben. Wir müssen die Menschenrechte beschützen, vor allen Dingen die von marginalisierten Gruppen halt. Irgendwie und Zeug, was ja auch so Sprüche sind. Ja. Die wir halt schon kennen. Also ja, die Piratenpartei von Island war ja schon immer eigentlich die erfolgreichste von diesen ganzen Bewegungen, die da irgendwie mal in Schweden hat, dass er angefangen, gestartet wurde. Aber halt eben, ja, auch da ist halt diese ganze komische Social Justice-Ideologie da auch tief verwurzelt. Aber halt eben in so einem kleinen Land wie Island, da kann man das auch machen, ne, wo ringsherum Wasser ist und ja, nur so ein paar Leute leben. Und das war hier irgendwie dieser Artikel vom Spiegel. Und hier steht dann halt drin, dass es da eine Mitte-Links-Allianz gab, die mit den Konservativen irgendwie zusammengehen wollte. Und das fanden die aber doof, die Piraten. Und die wollten da lieber eine links-grüne Allianz da irgendwie schmieden. Also ja, das ist so isländische Politik halt eben. Ihr seid links, wir sind linker. In Island kann man es ja machen. Wie viele Einwohner hat in Island so ungefähr? Weiß das irgendwer aus dem Kopf? Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es sind unter 1 Million. Also es ist auf jeden Fall unter 1 Million. 336.000 Einwohner und zweitreichstes Land der Erde. Das liegt an den ganzen Banken. Aber ist das noch aktuell, dass die so reich sind? Also nicht direkt Reichtum, sondern Human Development Index. Also nicht nur Reichtum, sondern auch so Lebenserwartung, Bildungsgrad, pro Kopf Einkommen. Also. Ja, in so einer kleinen Stadt mit Wasser drumherum, da geht das halt auch. Ja gut, aber trotzdem, wenn man für Menschenrechte einsteht, dann steht man entweder für Menschenrechte ein oder nicht. Also da muss man nicht irgendwelche Gruppen dann extra herausziehen. Manche sind gleicher als andere. Ja eben, das ist halt genau das Problem, was dabei rauskommt. So läuft das heutzutage, genau. Ja, Abel, du hattest hier dieses Jahr eingereicht. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich habe mir sehr fest vorgenommen, das durchzulesen. Sehr gut. Und wir werden euch irgendwann in der Zukunft was darüber erzählen. Klingt auf jeden Fall spannend. Das ist ungefähr das, was mein Deutschlehrer immer gesagt hat, wenn er mich gefragt hat, ob ich das Kapitel zu heute gelesen habe. Ja, ich hatte es mir fest vorgenommen. Das reicht auch als Antwort. Ja. Also das Ding ist halt nur sozusagen, warum das generell interessant ist, ohne jetzt sogar genauer den Inhalt von dem Papier zu kennen, das World Economic Forum, da kommen hohe Politiker, Leute von Geheimdiensten, Wirtschaftseliten und die ganzen Leute kommen da zusammen und gammeln miteinander rum. Und wenn die dann also Gender-Kram auch erwähnen, dann kann man sich ungefähr denken, wie viel Einfluss so eine Ideologie oder Denkrichtung dann auch irgendwo hat, wenn selbst sowas Hochrangiges wie das World Economic Forum drüber spricht. Aber über den genauen Inhalt, da sagen wir euch irgendwann in der Zukunft irgendwas. Also so Geschlechterunterschiede mal darzustellen, auch statistisch, ist ja auch generell erstmal kein Problem. Ich frage mich jetzt, ob die da das sehr einseitig gemacht haben, wie man das so erwarten würde, oder ob da auch zum Beispiel Sachen wie Gender Sentencing Gap und so weiter mit aufgeführt werden oder Unterschiede im Gesundheitswesen und so weiter, die dann eher in die andere Richtung gehen. Wo dann also Männer auf jeden Fall Income. Ja, das war ja zu erwarten. Ah. Aber das ist auch noch nicht so weit fortgeschritten in diesem Dokument hier. gut, ich meine, was man auch vergisst, es gibt ja auch viele Länder, wo man tatsächlich was für Gleichstellung machen muss. Also das wäre ja dann sozusagen eurozentrisch, wenn man sagen würde, das ist komplett von Arsch. Also von vornherein. Also. Na gut, bevor wir das jetzt hier endgültig verteufeln, musst du es dir natürlich zum nächsten Mal dann erstmal komplett durchlesen. Ja. Und dann sagen, ob wir das jetzt verurteilen müssen oder nicht. Okay. Hier ist auch Income. Ja, also wenn es da um Weltwirtschaftsfragen geht, wird es wahrscheinlich auch hauptsächlich um... Hey, ich bin zufällig in Deutschland gelandet. Rang 13. Ja, das ist unsere Wertung, liebe Leute. Wisst ihr Bescheid. 1 wäre Parity. Doch, sieht doch gar nicht so schlecht aus. 13. Ja, aber damit sind wir ja immer noch bei diesen paar 20% im Endeffekt. Also bei den Unbereinigten. Wenn wir bei 0,76 sind und 1 das Vollständige ist. Also haben sie da ihre Parity auch mit den unbereinigten Zahlen berechnet, wenn ich das jetzt richtig auf die Schnelle interpretiert habe. Ja, also wenn man das so lesen kann. Wenn ja, ich denke, das wird ein eigener Index sein, den die da aus den verschiedenen Variablen gebildet haben. Also ich würde es nicht direkt wahrscheinlich der Gehaltsunterschied sein, da gehe ich mal von aus. Aber es ist ja eh die Frage, was sich da nachher für neue Ergebnisse herauskristallisieren. Aber wenn man hier schaut, sind das ja auch schon verschiedene Sachen, also Access to Technology, Health, Care, bla, also es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Da steht Access to Technology, Individuals using the Internet. Female 86, Male 90. Also was sagt uns das jetzt? Dass Männer vielleicht technikaffiner sind oder dass Frauen unterdrückt werden und deshalb 4% oder wenn das Prozent sind, weniger Internet nutzen können? Also das Letzte. Wenn jetzt natürlich nicht erklärt wird, was hier genau erhoben wurde, das eine sagt ja erstmal überhaupt nichts darüber aus, ob das hier einen Unterschied gibt, der nicht individual basiert ist. Ja, und hier in so einem Bereich wie Care geht es ja eigentlich auch nur um, das ist ja hier Mutterschaftsurlaub und ja, hier Wages und so weiter, Benefits, das ist auch alles Finanzkram. Ne? Also aber bei Gesundheit sieht man zum Beispiel, also Cardiovascular Disease, also Herzinfarkt und so weiter, sind deutlich mehr Männer betroffen, Krebs sind mehr Männer betroffen, Diabetes und Lungenerkrankungen, so wie das aussieht. Aber immerhin erwähnen sie das. Das ist die Frage, wie sie die Daten interpretieren. Das wäre interessant. Deswegen kann man Männern auch kein Sorgerecht geben. Suicide, tatsächlich, ist auch dabei. Auch interessant mit AIDS. Frauen 0, Männer 1. Okay. Ja, HIV gegen AIDS steht 0-1. Ja, aber warum sozusagen hochrangige Politiker das auch pushen, ist, man möchte halt mehr Leute in die Arbeitswelt integrieren, um eine Steigerung in der Wirtschaftsleistung zu erzielen. Zum Beispiel in Japan hat man jetzt sozusagen die Womenomics, also die Frauenökonomie, wo Japan stark das verbreiten möchte, dass die Frauen es einfacher haben, weiterhin zu arbeiten nach der Ehe oder nachdem sie ein Kind bekommen haben oder während sie schwanger sind, dass sie stärker in die Wirtschaft mit eingebunden sind, um sozusagen einfach die Wirtschaftsleistung im Gesamten weiter zu steigern. Also, ja. Also ich würde mich auch mal interessieren, wie die das hier auslegen. Leute, die bis 25 schon verheiratet sind. Also ich finde das schwer, da jetzt zu sagen, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Ist das jetzt ein Unterschied? Wie muss man das reinfakturieren? Positiv? Na, wie du. Das ist einfach, dass, glaube ich, Frauen eher nach einem etwas älteren Partner schauen. Das ist ja schon auch oft. Ja, aber ich meine, das wird ja hier irgendwie mit eingebunden in diesen Wert oder so. Hier wird irgendwie ein Wert von 2 dem Ganzen zugewiesen, fast 3, weil es hier halt irgendwie einen Unterschied gibt. Aber ist das jetzt, ja, finde ich halt irgendwie komisch. Ja, was hat das eigentlich mit einem, obwohl vielleicht hat das auch wieder mit ökonomischer Absicherung zu tun, so nach dem Motto, dass man dann sozusagen in einer Einkommensgemeinschaft ist oder sowas. Diese linke Spalte finde ich auch interessant, Workforce Participation, wo dann steht einmal Unemployed Adults, ist Female 4, Male 5 und unten Work Minutes per Day haben Frauen hier eine höhere Zahl an Minuten, die sie am Tag arbeiten. Da frage ich mich aber, ob sie dann diese unpaid work mit einbezogen haben, also diese Hausarbeit, weil das entspricht ja eigentlich nicht den Statistiken, die ich kenne. Ist doch gleich unten drunter, Doktorand. Proportion of unpaid work. Tatsache. Daraus ergibt sich das dann, okay, gut. Ja, ist natürlich, so kann man die Statistik natürlich auch ein bisschen schön rechnen. Wenn das extra aufgeführt ist, dann weiß ich nicht, ob das hier mit drin sein soll. Ja, also das, eingerückt ist es eigentlich auch nicht irgendwie. Weil das passt nicht zu den Statistiken, die ich kenne, dass im Schnitt statistisch gesehen Männer mehr Zeit auf der Arbeit verbringen oder mehr Arbeit generell, also wirklich bezahlte Arbeit machen. Diese Unpaid Work finde ich immer sehr merkwürdig, weil ich nicht weiß, wie das berechnet werden soll. Da gibt es, soweit ich weiß, keine klaren Erhebungen, wie das aufgezeichnet werden kann, wie viele Minuten oder Stunden Personen unbezahlt zu Hause arbeiten. Vielleicht greifen die da einfach nur auf Umfragen zurück. Das ist in bestimmten Statistiken dann auch ein legitimes Mittel. Klar, das ist dann wahrscheinlich selbst Auskunft, gehe ich mal von aus. Ja, genau. Aber das ist natürlich immer, muss man immer so ein bisschen mit kritischem Auge betrachten, wie weit das dann entweder repräsentativ ist oder auch korrekt ist. Das ist auch schön hier mit der Gleichheit von Elternrechten nach der Scheidung. Ist ja einfach 1,0. Okay, alles prima. Gut, stimmt. Der mal abgehakt. Beste. Super top. War es nicht in Deutschland um die 90% oder 80%? Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, wo dann die Mutter das Sorgerecht bekommt. Es war, glaube ich, 90%. Oh, hier unten steht auch, was ein Sternchen bedeutet, nämlich eine 1 ist die beste Wertung. Ah, okay. Naja, mal wieder was gelernt. Ah. Ach ja, das kenne ich, ja. Ja, dann erzähl mal, Doktor. Also, da gibt es mehrere interessante Geschichten drüber. Und zwar, also die eine, die ich kenne, die aber vor allem dann in den feministischen Fächern, ich sag mal sozialwissenschaftlichen Fächern für Aufruhr gesorgt hat, war, dass es einen, ich glaube, es war ein Journalist, aber auch mit wissenschaftlichem Hintergrund, der ein Paper darüber geschrieben hat, dass die Gravitationstheorie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Inhalt war, aber dass diese Gravitationstheorie in irgendeiner Weise sexistisch war oder nicht mit feministischer Theorie zu vereinbaren ist und so weiter. Also kompletter Bullshit, der sich hier zusammengeschrieben hat. Das dann eingereicht bei so einem Journal, das auch ein Peer Review hat und wurde dann akzeptiert. Und das wird dann im Nachhinein, hat er es dann halt aufgedeckt und gesagt, ja, hier, ich habe das hier nur mir ausgedacht und so weiter. Und das war dann ein ziemlich großer Aufschrei. Und der andere Punkt ist, dass es wirklich ein großes Problem ist, nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern generell in der Wissenschaft, dass die Peer-Review-Verfahren anfällig sind. Vor allem anfällig dahingehend, dass, also normalerweise läuft ein Peer-Review so ab, man schreibt sein wissenschaftliches Paper, reicht das ein und bekommt in der Regel zwei anonyme Wissenschaftler, die von dem Journal ausgesucht werden, die aber in einem ähnlichen Bereich arbeiten, die dann das Ganze überprüfen und nach Fehlern durchsuchen und dann ein grünes Licht geben oder sagen, es muss noch überarbeitet werden. Und das Problem ist, dass viele Wissenschaftler das eben nur sie machen das nur nebenbei, es ist nicht deren Hauptberuf. Das heißt, sie haben ihre reguläre Arbeit und bekommen dann noch diese Review-Anfragen, wo sie dann diese Arbeit übernehmen müssen und diese Kontrolle übernehmen müssen. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann sagen, ja gut, ich habe dafür jetzt gar keine Zeit, ich schaue da mal nur so oberflächlich drüber und geben dann einfach grünes Licht, weil sich die Arbeit nicht machen möchten. Das sind natürlich dann in der Regel schwarze Schafe. Und das fällt natürlich auch irgendwann auf und die Leute werden dann aus diesem Verfahren rausgenommen. Aber das verhindert nicht, dass dann natürlich auch Paper durchgewunken werden können, die von den Daten her überhaupt nicht nachvollziehbar sind oder die einfach vielleicht auch gar nicht überprüfbar sind. Das ist auch ein anderer Punkt. Also natürlich kann ein Reviewer, auch wenn er Expertise hat, nicht jedes Ergebnis selber nachprüfen. Er muss natürlich davon ausgehen, dass das, was da gemacht wurde, korrekt ist und Methoden korrekt angegeben sind und die Autoren der Paper das nicht gefaked haben und irgendwas reinschreiben, was nicht stimmt. Aber dieses Zeitproblem ist natürlich eine große Sache, die dazu führen kann, dass dann auch Studien in renommierten Journals teilweise veröffentlicht werden, obwohl das nicht wirklich akzeptabel wäre. Und ich denke mal, in diesem Bereich geht es darum, dass Leute einen Algorithmus entwickelt haben, der dann diese Paper automatisch schreibt mit so Textbausteinen und die dann halt getestet haben, ob das durch so ein Peer-Review-Verfahren durchkommt. Und wahrscheinlich ist es dann genauso passiert, dass Leute da keine Zeit gehabt haben und das gelesen haben, gesagt, okay, es klingt gut, passt schon und gebe ich mal grünes Licht. Und das wurde dann veröffentlicht und hat dann entsprechend natürlich zu Problemen geführt. Ich meine, das ist sehr gut erklärt, Dr. Dass du sagst, dass das mit dem mit der Zeit zusammenhängt. Also ich finde es gut, wenn du sozusagen eine menschliche Komponente dabei hast, warum da so eine schreiende Inkompetenz zustande gekommen ist. Aber generell, also ich weiß nicht, wenn jetzt ein Doktor operieren tut und sagt, da kommt jetzt gleich nochmal einer, da wurde angeschossen, dann kann er nicht sagen, okay, ich habe die Operation nur zur Hälfte gemacht, Patient stirbt, aber ich war unter Zeitdruck. Also das ist ein extremes Beispiel, ich weiß, klar. Aber so generell so, es ist eigentlich immer noch Wissenschaft und eigentlich ist es schon echt, ich weiß nicht, das kann ja mal vorkommen, aber wenn du dann irgendwie dann irgendwelche Studien wiederholen möchtest, also wirklich die Papiere überprüfen möchtest und bei rumkommt, dass selbst in der Psychologie 50% der Studien halt Bullshit sind, dann ist das eigentlich schon... Ja, da muss ich ganz kurz relativieren. Also diese Studien kenne ich auch. Das Problem ist natürlich, Psychologie ist nur ein bisschen weiter Begriff. Das ist natürlich, da muss man leider ganz klar sagen, das sind dann vor allem Studien aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, die da nicht replizierbar sind. Das heißt, die Studien sind wahrscheinlich schon, also wir können nicht nachprüfen, dass die Studien Bullshit sind, aber es ist nicht möglich, die Ergebnisse zu replizieren. Und das ist ja ein ganz großer, wichtiger Punkt bei der wissenschaftlichen Methode, dass man in der Lage ist, Ergebnisse auch unter verschiedenen Bedingungen oder von verschiedenen Personen replizieren zu lassen zu können. Wenn das nicht erreicht ist, dann ist es halt schwierig zu sagen, die Ergebnisse sind korrekt. Also die müssen halt übertragbar sein, auch auf andere Situationen zum Beispiel oder mit anderen Methoden oder von anderen Personen einfach, die gleichen Methoden anwenden. Und da hat natürlich gerade... Psychologie oder auch Sozialwissenschaften haben da teilweise in einigen Fachgebieten große Probleme. Das liegt aber an den Methoden und das ist auch eine Sache, an der momentan gearbeitet wird, weil es gibt eine große Diskussion in dem Wissenschaftsbetrieb darüber und es wird jetzt immer mehr auf Open Access gesetzt. Das ist ein Punkt, also dass die Journals und die Paper, die veröffentlicht werden, zugänglich sind für alle. Weil teilweise ist es so, dass man natürlich, wenn man keinen Uni-Zugang hat oder keine anderen Möglichkeiten hat, bis zu $40 oder so für so ein einzelnes Paper ausgeben muss, wenn man es lesen möchte. Ja, die Bewegung hin zu diesem Open Access, dass jeder reinschauen kann und dass es dieses Open Peer Review gibt. Das heißt, es kann sich jeder quasi in eine Art Kommentarspalte unter so einem, also nachdem es veröffentlicht wurde, so ein Paper, kann sich unten in der Kommentarspalte jeder eine Kritik schreiben oder Anmerkungen machen. Und das funktioniert wohl bisher relativ gut, weil dann natürlich Leute, die sich dann in gewisser Weise berufen fühlen und das gerne und sich ein bestimmtes Thema genauer anschauen möchten, das auch machen können und nicht das Journal oder die Verleger selber jemanden bestimmen, der das dann machen soll, sondern sich Leute finden, die da wirklich Interesse dran haben und die auch die Zeit aufbringen möchten, das genauer anzuschauen. Und das wird auch verstärkt drauf gesetzt, was dann letztlich dieses Peer-Review-Verfahren entsprechend verbessern soll. Weil da gibt es definitiv Kritikpunkte und es ist auch kein perfektes System. Es ist momentan nur das beste System, was wir haben, um wissenschaftliche Daten zu überprüfen. Also im Prinzip so eine Art Rotten Tomatoes für genau. Peer-Review. Im Prinzip. Super Vergleich. Ja, dann können die Feministen nachher unter jedes Krebsmedikament runterschreiben, ist sexistisch, sollte nicht weiter verfolgt werden. Ja, aber ich meine, die Idee ist ja wirklich dieser offene Marktplatz der Ideen. Ne, dass auch Leute, die da vielleicht nicht in Anführungszeichen privilegiert sind und da von einem Journal ausgesucht werden, dass sie auch ihre Meinung dazu kundtun können und wenn sie das vernünftig argumentieren und belegen können, dass sie dann auch entsprechend Kritik üben können und nicht irgendwie zum auserwählten Kreis gehören müssen. Natürlich ist es problematisch bei wissenschaftlicher Forschung, die sehr, sehr, sehr spezifisch ist. Man kann bestimmte Methoden, bestimmte Ergebnisse nicht gut einschätzen, also auch Validität prüfen, wenn man selber damit nicht in dem Thema drin ist. Aber die Möglichkeit sollte man trotzdem offen lassen, dass Leute, die eben diese Expertise haben oder glauben, dass sie die haben, dass sie daran teilnehmen können. Und dann muss natürlich trotzdem noch ein Überprüfungsprozess stattfinden, dass dann nicht Leute anfangen können, da irgendwelche Sachen zu spammen und so weiter. Macht es das dann einfacher, wenn dann wirklich viele Leute einfach ihre Meinung dazu kundtun, die nicht wirklich fachlich dazu befähigt sind, wenn das dann sowieso dann nochmal aussortiert worden sind Macht es dann den ganzen Prozess nicht eher schwieriger als einfacher, wenn ich mich dadurch etliche Kommentare lesen muss? Das System muss ja nicht anonym sein. Also das ist ja jetzt ein System, wo sich's anbietet, dass es nicht anonym ist, sondern dass beisteht, dieser Kommentar wurde gemacht von dem und dem, was weiß ich, Professor der Soziologie an der und der Uni oder so. Und das bietet sich dafür halt an. Ja, und es gibt auch... Also sollten das dann schon Professoren tendenziell sein? Es hängt natürlich von dem jeweiligen Verleger, von dem jeweiligen Journal ab. Die haben da natürlich verschiedene Regelungen. Generell ist es natürlich so, dass man dann schon quasi angeben muss, von welcher Institution man kommt, in welchem Fachgebiet man arbeitet. Und es gibt jetzt auch inzwischen schon wirklich soziale Plattformen. ResearchGate ist zum Beispiel sowas. Das ist im Prinzip ein Facebook für Wissenschaftler, wo man seine Studien hochladen kann im Volltext. Und da gibt es auch Kommentarsektionen. Und dann können andere Personen sich da anmelden, andere Professoren, Doktoranden, Postdocs, wie auch immer, können dann halt eine Kritik schreiben, können Hilfestellungen geben und so weiter. Dass es halt eine stärkere Vernetzung gibt. Aber natürlich immer dem Aspekt, dass es nachvollziehbar ist, von wem das Ganze kommt. Und dass nicht irgendjemand sich da... Meine, die Gefahr besteht natürlich immer. Jemand könnte sich mit einem Fake-Account anmelden und könnte da irgendeinen Mist schreiben. Aber die Barriere, sage ich mal, das zu machen, ist, glaube ich, deutlich höher als jemand, der das vielleicht bei Twitter oder bei YouTube machen möchte. Auf jeden Fall. Also bei ResearchGate habe ich mal eine Ludologin, die Feministin war, das Profil angeschaut und die hat wissenschaftliche Papiere veröffentlicht, die 500 Wörter hatten. Und dann hat sie jedes Mal irgendein Spiel angetestet und meint, das ist sexistisch. Und das war nice. Wissenschaft muss gar nicht so schwer sein. Ja. Nee, aber das ist halt echt eine gute Sache. Ich finde das bei TLDR kam das ja ein paar Mal vor. Der macht das ja immer so, dass der dann, okay, hier ist ein Artikel, der stellt die und die Behauptung auf und jetzt gucke ich mir mal das Research Paper an. Und das kommt da manchmal vor, dass die Research Paper halt hinter einer Paywall sind oder halt unter Umständen gar nicht existieren. Und ich glaube, so ein Ding, also das offen zu machen für die Öffentlichkeit, halte ich generell für richtig, allein schon, weil viele Universitäten Geld vom Staat kriegen. Ja, also das genau ist ein Punkt auf jeden Fall, dass dieses Open Access, also diese Zugriffsmöglichkeiten zu erweitern, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und man kann ja diese beiden Verfahren auch kombinieren. Das kommt ja noch hinzu. Man kann ja zuerst ein anonymes Peer Review machen von Wissenschaftlern, die von diesem Verleger zum Beispiel ausgewählt werden. Anschließend geht das Ding online und dann können trotzdem noch weitere andere Wissenschaftler oder auch Laien, wenn sie das wollen, da quasi ihre Meinung kundtun oder auf Fehler hinweisen. Also es ist ja ein offenes System, was dann auch, wo das Review-Verfahren niemals wirklich abgeschlossen ist. Und darum geht es ja auch, dass dann auch im Nachhinein noch Sachen revidiert werden können, wenn ein Fehler auftritt. Und das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt der neue heilige Gral ist. Die suchen halt momentan nach Möglichkeiten, um dieses Review-Verfahren zu verbessern. Und dieses Open Source, Open Access ist quasi jetzt eine neue Möglichkeit, das zu verbessern einfach. Und ganz kurz, wo wir gerade beim Thema Zugriff zu Papern sind, für alle, die eben keine Möglichkeit haben über einen Uni-Zugang und so weiter, die Seite SciHub, also SCI-HUB, die ermöglicht es, auf so semi-legalem Weg, sage ich jetzt einfach mal, jegliches Paper sich anzuschauen. Also es wird dann quasi öffentlich für die Person gemacht, die das nutzt. Also wer das gerne mal sich Paper anschauen möchte, das war eine Paywall, kann das darüber machen. Aber wie gesagt, ohne Gewähr ist es nur eine Möglichkeit, da zuzugreifen, ohne da 40, 50 Dollar auszugeben für so ein einzelnes Paper zum Beispiel. Ja. Oh, wie überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass das dabei herauskommt. Natürlich saufen Männer und Frauen gleich viel. Naja, wenn man Körpergröße und Körpergewicht in Relation setzt, dann ist es schon verwunderlich, wenn die pro Kopf gleich viel saufen. Das dürfte aber die Date-Rape-Statistiken erklären. Ja. Ja, ich finde eher, das ist ein Zeichen dafür, wie viele Leute im Endeffekt Drogen brauchen inzwischen in unserer Gesellschaft, um zu funktionieren. Ah, das halte ich für überinterpretiert. Ja. Nur weil ich am Wochenende regelmäßig Schnaps trinke, heißt das nicht, dass ich das unbedingt brauche. So. First step is admitting. Glaubt man das, wie ich mir eingieße eigentlich? Ja, der letzte Step ist Jesus annehmen, von daher. Hör auf mit aufhören, fangen wieder an. Also, guten Abend erstmal. Hallo. Wenn ich jetzt hier wenn ich so eine Schlagzeile lese, dann stellt sich bei mir aber auch die Frage zum Beispiel, warum soll das jetzt schockierend sein? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, gibt es da irgendwie eine Entwicklung, dass Frauen früher weniger getrunken haben oder wie? Ja, das ist ja impliziert, ne? Scheinbar. Ja, aber da kannst du ja von ausgehen, dass, also, ich denke mal, das ist so auch so eine 68er-Mitentwicklung, dass Frauen so extrem angefangen haben. Ich glaube schon, dass das vorher eine Männerdomäne war, aber da müsste man nochmal recherchieren. Und vor allem wäre das nicht aus einer Paritätsperspektive vorteilhaft? Also ich meine, jetzt hat man doch dahingehend zumindest Equality. Ja, wobei, also wenn Frauen saufen, das Brustkrebsrisiko tut sich extrem erhöhen und Männer nehmen nur 70% von dem Alkohol auf. Also wenn sie dieselbe Menge wie eine Frau trinken, nehmen sie nur 70% von dem enthaltenen Alkohol aus dem Getränk auf. Sind das die starken maskulinen Lebern? Ja, also sozusagen, das bedeutet, wenn sie gleich auf sind, das heißt es eigentlich, dass sie mehr saufen. Also dass das mehr im Kopf ankommt sozusagen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass die Studie die Prozentzahl mit reinnimmt. Die Studie selber nicht, aber das ist aus der Biologie. Ich meinte nur, da trinken genauso viel Alkohol. Ich glaube, damit ist er eher so, in der Studie wurde wahrscheinlich eher gefragt, wie oft trinken Sie pro Woche etwas? Ja, genau. Also, da war bestimmt nicht, was ist der Gesamt, das Gesamtalkoholvolumen, das Sie jährlich zu sich nehmen? Das stimmt. Ja, was war mit diesem hier? Das ist die Studie von dem Artikel. Achso. Ist das eine Paywall? Musst du mal runterscrollen. Ja. Abstract sehe ich, das ist ja meistens. Aber nee, das ist schon vollständig. Also, zeig gerade mal das Abstract. Ich dachte mir nur, dass die Leute bestimmt interessiert sind, was mit dem Alkoholismus so vorgeht. Ich lese nicht immer von dir auf andere. Historically, alcohol use and related harms are more prevalent in men than in women. However, emerging evidence suggests the epidemiology of alcohol use is changing in younger cohorts. Was für eine komische Wortwahl. The current study aimed to systematically summarize published literature on birth cohort. Was ist mit birth cohort gemeint? Ja, die meinen wahrscheinlich Generationen im Prinzip. Also ja, okay. Das ist eine bestimmte Zeitspanne. Aber daran sieht man eigentlich wieder mal schön, wie so ein Originalstudienergebnis, was hier auch erwähnt wird, wo es sich spezifisch auf junge Erwachsene bezieht, in dem Artikel verändert wird. Im Artikel ist nicht die Rede in der Überschrift von jungen Frauen, sondern generell von Frauen. Und das ist halt schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man mal von der Aussage des Papers jetzt ausgeht. Ja. Das sehe ich auch immer wieder, wenn irgendwelche Studienergebnisse in Artikeln aufgearbeitet werden, dass die eigentlichen Aussagen zumindest leicht verändert werden, teilweise komplett verändert oder stark verändert werden. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, wenn die Studie angegeben wird, immer selber nochmal in die Studie reinschauen. Das Abstract ist immer verfügbar und da sieht man meist schon, ob da eben im Artikel selbst irgendwie geschludert wurde. Das ist halt doch die Frage, wie viel da Ideologie dahinter steckt. Also manchmal bestimmt. Oder zu was für einem Anteil die Autoren einfach nur Idioten sind und das nicht haben, oder faul, je nachdem. Ich glaube, dass der Guardian sexistisch ist, weil die sich nur für die Frauen im gebärfähigen Alter interessieren. Und der Rest egal. Das kann natürlich auch sein. Außerdem gibt es ja einen Unterschied zwischen Alcohol Use und Problematic Alcohol Use. Ach so. Ja, ich auch mal gespannt. Die Linie gezogen wird. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich bei waren sie sturztrunken oder so. Oder? Ah ja, 5-Year Birth Cohort, okay. Haben sie sich schon mal irgendwie Verletzungen zugefügt, weil sie gegengelaufen sind? Oder so? Nein, bestimmt nicht. Normalerweise müsste da irgendwo in der Studie noch definiert sein, was wir als problematischen Alkoholkonsum verstehen oder nicht. Also zumindest, wenn es halbwegs seriös erarbeitet worden ist. Ja. Das war jetzt so das Abstract. Hörte sich ja halbwegs seriös an. Ich nehme an, das steht da drin. Da ist auf jeden Fall mein Interesse geweckt worden. Ich hole mir das nachher auch und lese mir das interessant im Bett durch, vorm Einschlafen. Glas Wein dazu. Ja. Also ich trinke da schon Schnaps, da wird mein Alkoholkonsum schon problematisch werden nachher. Ich finde das toll, dass bei so einem Survey hier, bei so einem Paper direkt die Zuschauerschaft und die Leserschaft als Kinder behandelt wird. Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, was soll ich das? Überhaupt nicht suggestiv, so mit... stimmt, Trump, der macht einen Hitler. Geh zurück, Trump macht einen Hitlergruß. Lego Trump. Lego Trump ist literally Hitler. Vor allem, wie so leicht verschmitzt den Mund nach oben ziehen darf und er darf so, ich bring euch alle um. Ja, weil der aber der guckt ja generell oft so. Das ist ja schon akkurat. Immerhin haben sie ihm keine Teufelshörner aufgesetzt. Ja, Das Turd Sandwich ist Smug und das Giant Asshole ist Angry. Ich muss aber auch sagen, dass die so ein bisschen aussieht wie frisch aus dem Grab gestiegen mit dieser goldenen Robe hier. Und so. Ja, das ist auch die Handhaltung. Das ist so, Neuer Blut. Zombie Hillary und Hitler Trump. Das ist ein guter Film für den Sommer. Parität erfüllt. Die Sorge von Lego-Figuren abgelenkt werden, wenn es eine wissenschaftliche Studie ist. Das ist der Fehler der Wissenschaftler, wenn die da eine Lego-Figur drauf machen. Nee, das machen die extra, damit wir gar nicht über diese Lego-Figuren hinwegkommen. Also die Frage wäre jetzt, wenn sie Lego Duplo benutzt hätten, was würde das über ihre Ansicht, über ihre Zuschauerschaft aussagen? Dass sie kein Geld haben und prekariert sind. Ich bin über dieses hier gestolpert auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand, dass also die Leute, die am meisten an politisch korrekter Sprache interessiert sind, diese bösen, bösen, bösen, die schlimmsten Menschen überhaupt sind. Nämlich weiße. Ich meine, die sind auch noch heterosexuell. Ja, aber nicht interessiert, die sind averse, also sie mögen es am wenigsten. Ach so, okay, falsch verstanden. Ja, die Studie, die kommt irgendwie zu dem Ergebnis, dass bei der 2016-Wahl sozusagen die weißen Frauen oder generell Frauen, die College-Frauen und generell weiße Frauen, dass das sozusagen der wichtigste Voting-Block ist für die 2016-Election. Aber ja, generell ist es interessant, sozusagen so ein bisschen was über die amerikanische Kultur der Gesellschaft zu erfahren. Also einfach, es stehen ein paar interessante Fakten drin, mit denen man dann auch raten könnte, wie die Wahl zum Beispiel ausgehen wird. Frauen sind oft eine instrumentale Wählergruppe. Brandt, Kennedy. Aber ich finde es interessant, dass es nur in einer Gruppe eine Mehrheit für Political Correctness gibt, oben in der Statistik, nämlich in Non-White Females. Alle anderen sind mehrheitlich dagegen. Man könnte fast meinen, dass den Non-White Females diese politische Korrektheit am meisten nützt. Nein, Quatsch. Aber ich finde die Frage oben auch völlig wischiwaschi gestellt. Also sollte man Sprache verhindern, die andere eventuell als beleidigend oder angreifend empfinden können. Also das ist auch wieder, das ist das Problem, was wir mit der ganzen Hate-Speech-Geschichte haben. Was ist das für ein Blödsinn? That is hurtful and offensive to some people. Woher soll ich das wissen? Und das kann man wieder nicht objektiv greifen, einfach. Das halte ich für eine sinnlose Frage im Endeffekt. Ist ja praktisch per Definition im Subjektiv. Ja. Umso trauriger, dass dann trotzdem so viele Personen, die befragt wurden, dann dazu stimmen. Also das wundert mich. Wenn es jetzt ein konkretes Beispiel wäre, wo man sagen kann, ja, okay, in diesem Fall ist es vielleicht unangebracht, in diesem Fall ist es nicht unangebracht, okay, aber das ist ja jetzt wirklich so vage gehalten, dass man dazu stimmt und man im Prinzip ja mit so einer Aussage alles als hurtful und offensive im Prinzip deklarieren kann, weil es irgendwen mit Sicherheit in irgendeiner Weise angreift. Ja, aber die Leute stimmen, glaube ich, zu, gerade weil es so vage gehalten ist. Weil es so vage gehalten ist, klingt es halt als, sollte man ein Arschloch sein oder sollte man kein Arschloch sein? Ja, aber auch, du würdest halt, das ist halt, ist schon black ist schon Black beleidigend, wenn ich das sage, wenn die Person aber lieber Person of Color genannt werden möchte. Das ist ein Beispiel mit Colored oder People of Color. Was im Prinzip die gleiche Aussage ist, aber das eine ist offensive und das andere ist ein politisch korrekter Ausdruck. Also, im Kontrast zu diesem hier finde ich es aber schon wieder richtig heftig, weil hier ja quasi steht, selbst wenn manche Leute sich davon angegriffen fühlen, ist es wichtig, offen über heikle Themen zu sprechen, die das Land betreffen. Na, da müsste es eigentlich echt nur 100% auf einer Seite an Antworten geben. Alles blau. Eigentlich schon. Wenn eigentlich das die Auswahl ist, dann... Richtig. Ja, aber ja. Es ist halt Realitätsverweigerung. Keine Ahnung. Also du kannst dein Problem nicht lösen, wenn du nicht drüber sprechen kannst. Also. In my safe space. Ich finde das so lustig, dass von den Republikanern hier die Leute den George W. Bush am zweitliebsten haben. Ja, ich glaube, das ist einfach, weil das der most recent, der jüngste Präsident ist. Okay, meinst du, an den anderen können sich nicht mehr erinnern. Ernsthaft. Reagan abfahren, das ist unglaublich. Ja, Reagan ist so der Republican Jesus. George W. Bush war der Letzte. Nixon ist ein Arschloch und ein Verbrecher gewesen. Insofern finde ich das beeindruckend, dass der so hochscored noch. Aber der Reagan, das ist halt wie mit Maggie Thatcher und Kohl. Das ist halt eine Zeit gewesen, in der es einfach wirtschaftlich voranging, in der irgendwie die Leute eine halbwegs gute Aussicht auf Geld und Job und so hatten. Ich glaube, deswegen ist der so weit oben. Da siehst du es ja genauso. Der neueste Präsident, dann der Democratic Jesus und dann der zweitneueste Präsident. Und danach ist schon. Warst du da nicht der Democratic weniger. Jesus noch vor den neuesten Präsidenten kommen? Ja, aber ich glaube neu Trumpf Jesus. Ich glaube, die Frage von wann die Umfrage. Da 2016, okay. Oh. Hätte ich jetzt bei Obama nicht, also da hätte ich gedacht, ist Kennedy schon wieder vor Obama 2016, weil viele Leute desillusioniert sind. Kommt natürlich darauf an, wo die Umfragen gemacht haben. Honest and trustworthy. Was? Ich glaube, das sieht auch anders aus. Das kann doch. Es haben jetzt ernsthaft 45% und 44% gesagt, dass Trump oder Clinton honest und trustworthy sind. Vor allem, dass das... Ich glaube, die mussten sich entscheiden, oder? Nur ein Prozent hat ja offenbar nichts gesagt. Das ergibt ja jetzt nur 99%. Also 1% hat wohl sich nicht entschieden. Vor allem, ich finde das... Ja, aber da hast du 2x47, das ist also nicht... Das ist kein... Prozentsatz. Das ist der Prozentsatz innerhalb der Gruppe oder was oder wie oder... Nö. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, wie das... Weil der Public Attributes... ist. Oder ist das so ein Rundungskram oder was? Achso, hier ist irgendwas mit. Americans, okay. Ja, ich finde das vor allem lustig, dass das eine Endfrage war, weil Clinton ist ja weder honest noch trustworthy und Trump ist honest, aber nicht trustworthy. Ja, stimmt. Ja, also ich finde Hillary ist authentisch. Hillary sieht aus wie eine Staatsfrau und Trump ist authentisch. Das ist so würde ich sagen. Das ist ja auch nur Einzelpersonen. 45 Menschen haben gesagt. In ganz Amerika. Wie irgendjemand nach den E-Mail-Leaks noch sagen könnte, dass Hillary Clinton honest ist. Ja, vielleicht ist es auch einfach, also da müssen wir vielleicht noch die andere Studie mit Blei in den Leitungen noch zu Rate ziehen und dann, weißt du, du kriegst ja Hirnschaden, wenn zu viel Blei im Wasser ist. Du meinst dann die Verteilung praktisch auf einer Karte übereinander legen? Ja, genau. It's a perfect match! Ja. Du meinst also, es ist besser, wenn das Blei low ist? Warum wechseln die dauernd die grafische Darstellung? Ich raff's nicht. Jetzt werden ja mal die Wortspiele rausgehauen von euch. Das ist schon beeindruckend, kann man behaupten. Eben lagen die Bars übereinander, jetzt machen sie nach links und rechts. Warum? Warum nicht einfach ein Format? Ja, da zeigt der Grafikdesigner, was er aufhat, dass es alles drauf hat. Ja, Entscheidung zu symbolisieren, halt, in welche Richtung das ausschlägt. Der Fleck, den Sie hier sehen, ist das Sperma des Grafikdesigners. Ah, interessant. Wäre auf jeden Fall interessanter als teilweise die Grafen da. So. Ich habe übrigens mal gelernt, dass wenn man so eine Studie erstellt, dass man eigentlich da immer einheitlich sein sollte in seiner Darstellung, nicht so hin und her switchen. Ja. Aber gut. Also, schnell habe ich das woanders gelernt als der Typ, der das hier gemacht hat. Warte mal, das war doch interessant da eben, ob Frauen besser sind für politische da hier. Ja. Also zumindest für die Kriegsindustrie, ja. Frauen in der Regel. 58%. Ach so gut, if we had more women. Das ist auch wieder so wischiwaschi. Ich meine, nehmen wir 50% oder drei mehr oder alle. Mehr. wäre es besser, wenn wir mehr hätten? Ja. Aber ist auch schön hier die Verteilung, ne? Dass es bei den Men fast pari ist und dass dieser Vorsprung halt nur daher kommt, dass Frauen sich selber so toll finden. Ja. Und ich finde eigentlich die richtige Einstellung, dass bei einem Politiker vielleicht nicht unbedingt die Genitalien so wichtig sind. Das ist exakt das, was ich auch sagen wollte. Das ist mir komplett egal. Aber da steht ja die Vorstellung hinter, dass ein Politiker nur Leute repräsentieren kann, die zu seiner Gruppe gehören und nicht die Leute, die ihn gewählt haben. Das ist ja genau das Missverständnis, was Sargon immer mal wieder beleuchtet praktisch, wo er halt sagt, nee, ein Politiker präsentiert die Leute, die ihn gewählt haben quasi, beziehungsweise die Leute in seinem Distrikt. Ja. Egal, was der jetzt ist. Auch wenn das ein Transgender Demonkin ist. Ist wieder eine andere Sorte. Dann müsste ich auf jeden Fall so einen Frankenstein-Kin wählen, weil durch wen anders fühlt sich Bleilo einfach nicht vertreten. Das tut mir leid. Da würde ich Volker Bouffier empfehlen. Ah. So einen wandelnden Untoten. Sowas wie den Namen merke ich mir auf jeden. Mit dem Free Trade, das ist auch immer so lustig, dass die Amis sich da immer so als Bein ausreißen. Also es gibt da so einen Witz, so Pre-Major Deindustrialization. Also das ist bei den Amis immer so, unsere ganzen Jobs sind irgendwo anders hin. Dabei hat sich die Wirtschaft bei den Amerikanern einfach nur weiterentwickelt. Und so viel von der Industrie ist gar nicht abgewandert, wie sie sich das immer selber einreden wollen. Also, und das Ding ist halt, dass das auch eher ein technologischer Trend ist, den du nicht unbedingt aufhalten kannst. Also Webstühle braucht man auch nicht mehr. Man kann das in der Fabrik herstellen. Also so, keine Ahnung. Das finde ich aber gut gerade hier. Massive Partisan Divide und Impact of Immigrants. Ja, das ist manchmal so bei bestimmten politischen Issues, dass die Parteien nicht genau übereinstimmen. Ja, nun, das ist aber auch schon aufgefallen, ne? Und vor allem auch, dass die Independents hier wirklich so quasi wirklich zwischen den Stühlen sitzen, was das angeht. Ja, ich glaube, die Independents, das ist einfach, die stehen zwischen den Stühlen, weil es sie nicht wirklich interessiert. So ja, groß ich jetzt. Ja, schon, aber ja, du merkst halt, was alles unter Independent fällt. Das ist halt alles, was nicht da oder da ist, ne? Ja. Also, das sind irgendwelche Libertären, das sind aber auch irgendwie Kommunisten oder so, und das ist alles möglich. Ja, die Green Party und so weiter. Ja. Ja, irgendwelche Kommunisten. Wobei, ist man independent, wenn man in der Green Party ist? Ja. In Amerika schon, glaube ich. Wird man da unter independent gelistet? Weil das ist ja einfach, das bedeutet ja, independent bedeutet in dem Fall ja nichts weiter als nicht Demokrat und nicht Republikaner. Oh, okay. Weil du brauchst hier 5% höher, bis du dann sozusagen nicht mehr independent wärst. Also ich auf nationalem Level auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie es auf Staatenlevel ist, weil Jesse Ventura zum Beispiel, der hat sich, glaube ich, parteilos aufstellen lassen für Senatoramt. Nee, der war Gouverneur. Ja. Das ist ja sowieso die Direktwahl. Und ich glaube, solche Hürden gibt es da auch nicht, weil die ja alle mit Direktwahl gewählt werden. Das ist ja nicht so, dass du irgendwelche Listen wählst, sondern du wählst ja die Leute alle direkt. Und in Amerika gibt es da sogar so Sachen wie, dass du irgendwelche Richter und irgendwelche Müllabfuhrvorstände und solche Sachen auch per Direktwahl wählst. Ja, was? Wobei, bei Richter macht es nicht, keine Ahnung, macht das Sinn? Macht das mehr Sinn, dass sie einfach von der staatlichen Bürokratie eingesetzt werden? Hat das halt so seine Vor- und Nachteile, ne? Also zum einen kannst du halt da auch irgendwelche Kampagnen dann fahren und irgendwelche Leute halt eben unmöglich machen. Und wenn dann halt das Wahlvieh dumm genug ist, denn sich davon beeinflussen zu lassen, dann hast du halt das Pech. Ja, aber auf der anderen Seite hast du halt diese Politkorruption dann raus. Ja, oder du hast eine andere Art von Politkorruption. Beziehungsweise da gab es ja, ich glaube auch John Oliver war das mal, der hatte ein paar von Richtern, die dann Werbespots gefahren haben in ihrem jeweiligen Staat oder ihrer halt Stadt. Wenn die da ja, ja. Und da ist das dann halt, ja, die Immigrants, die knall ich direkt weg, so ungefähr. Ja, also läuft das. In den republikanischen Staaten. Muslims. Na ja, gut, das scheint es zu sein hiermit. Ja. Aus dem privaten Konto? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, für mich ist es nicht so, dass ich jetzt Integrationskurse und so einen Spaß für. Also ich halte es nicht für eine schlechte Idee. Aber ich finde es immer relativ lächerlich, wenn mir ein Politiker sagen möchte, niemandem wird irgendwas weggegeben. Ja, aus deiner Privatkasse oder was? Also weißt, wenn sie sagen, niemandem wurde irgendwas weggenommen. Es gibt einen Staat, der sich um die Kacke kümmert und wie man hier sieht, werden Milliarden überwiesen wegen den Extrakosten. Also, aber weil auch der Maas ist so stolz in eine von den pisseren Sendungen, ich glaube es war Plasberg, mit Hard aber fair rausposaunt hat oder bei der Maisberge, ich weiß gar nicht mehr. Sind ja, da, ich frage mich jetzt, sind damit die Zitat Refugees gemeint mit den Migranten? Ja. Weil das sind ja eigentlich Asylanten und keine Migranten, streng genommen. Und eigentlich Migration sollte ja gar nicht Milliarden fordern müssen. Ja, also ja. Meine Frau hat auch keinen Integrationskurs bekommen und sie, keine Ahnung, hat sich auch angepasst. So, irgendwie so. Quies nicht. Ja, aber das war nur so eine Side-Note. Also, das ja, das war ja auch so ein Ding von diesen neuen deutschen Medienmachern, dass die da irgendwie das so verkaufen wollten, dass so hier kommt eure Rente, war ja irgendwie dieser Spruch, ne? Von wegen so, ja, Migranten, die arbeiten dann hier und dann zahlen wir unsere ganze Rente und so. Ja, hier hätte ein Schüler in eine Moschee rein sollen und ist Teil von einem, keine Ahnung was, Unterricht und dann meint die Eltern, wir haben keinen Bock, dass wir unseren atheistischen Sohn in eine Moschee schleifen und jetzt sehen sie sich vor Gericht. Deswegen. Eine Erdkundeklasse. Ja, keine Ahnung. Das ist doch dieses neue Ding, dass diese Social Justice-Inhalte die gesamten Fächer durchdringen sollen. Ja. Das steht ja zum Beispiel in Hessen in dem Entwurf drin, dass halt diese ganzen Themen nicht nur in bestimmten, also Sexualkunde zum Beispiel, so Gender-Themen, sondern dass das gesamte Lehrmaterial durchziehen soll. Wie alt war der Schüler, weiß man das? 13. Ist ja auch im Prinzip egal. Auf jeden Fall mit der Staatsanwalt da anzurücken, ist definitiv hart überreagiert. Was soll denn bitte die Anschuldigung sein? Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch bekloppt, sich da zu weigern, weil ich war jetzt als im Religionsunterricht, glaube ich, war das, da sind wir in eine Moschee gegangen bei uns in der Stadt. Ja. Soll ich da jetzt sagen, nein, ich mag die Juden nicht, die mit ihrer Religion und ihren Shekels. Die Juden in der Moschee? Du meinst aber Synagoge. Synagoge, so. Ja gut, der Junge. Das war eine Synagoge. Das geht ja gar nicht. Es war keine Moschee. Das wäre aber lustig. Hättest du noch mehr Leute gefunden, die dein Lied gesungen haben? Nee, aber was wäre denn, wenn ich mich da geweigert hätte, in eine Synagoge zu gehen? Dann kommt die Staatsanwaltschaft. Oi Gewalt! Da kann man aber auch, das habe ich ja schon öfter gesagt, den Unterschied machen, dass das Judentum eine nicht missionierende Religion ist. Also da bekommst du keinen Zettel in die Hand gedrückt und wirst nicht eingeladen. Das ist für mich nochmal eine positive Qualität an dieser Religion. Einfach zu sagen, okay, wir möchten nicht, dass jeder den Scheiß annimmt. Das ist unsere Religion. Geht aus dem Artikel raus, ob die an einem muslimischen Gottesdienst teilnehmen sollten oder ob das jetzt nur, ja, seht euch dieses Gebäude an, hier war. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, aber legt meine Worte auf die Goldwaage, sollten die in der Moschee beten. Nee, das ist. Was? Das ist. Das, okay. Vermischst du, glaube ich, gerade. Okay. Es gab Tage davor eine Geschichte, dass die Leute im Religionsunterricht erst das muslimische Glaubensbekenntnis lesen mussten und dann ein Vaterunser gelesen haben, so vom Religionsverbindung, Religionsverständnis gegenseitigem her. Und da haben sich halt auch Leute beschwert, dass das nicht geht. Aber in dem Fall hier, sehe ich einfach Leute, die hier das Kind benutzen, um einen politischen Präzedenzfall zu schaffen. Also ich meine, ich habe da sogar ein bisschen Sympathie solange das Kind darunter nicht leiden muss. Ja, aber wo siehst du denn diesen Präzedenzfall? Weil ich meine, der Vorwurf ist ja Schulschwänzen und der wäre ja legitim. In Deutschland herrscht ja die Anwesenheitspflicht in Schulen, die Schulpflicht, ja. Aber kann, ja gut, aber da ist dann halt da ist der Präzedenzfall im Endeffekt, wenn die jetzt vor Gericht ziehen und klären lassen, was höher wiegt. Also praktisch das religiöse Selbstverständnis, und weil das sind auch Atheisten, also die haben keine, das ist eine nicht religiöse Familie. Also für mich sieht das so aus, als wollten die halt damit eine Entscheidung oder zumindest Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Also ich glaube, es geht nicht um das sachliche Ding. Ich hätte jetzt auch nicht gefeiert, wenn ich das Ganze. Kann ich kurz was sagen? Nein. Okay. Ich habe ja gesagt, Schnauze. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht gefeiert, wenn ich in die Moschee gehen müsste, wenn ich 13 wäre. Aber ich meine, ich finde, der Junge stellt sich da auch schon ein bisschen an. Ich finde, beide Seiten reagieren ein bisschen überempfindlich, um ehrlich zu sein. Also ich kann auch Atheist sein und kurz mal in der Moschee rumhängen, ohne dann direkt zu konvertieren. Ja, die Eltern rumhängen ist eine gute Wortwahl. Hast du schon mal probiert? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Nein, aber weißt du, das Ding ist, wenn du sozusagen den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen würdest, würdest du einfach eine Entschuldigung schreiben und sagen, mein Kind war heute krank und das Balk sitzt auf dem Sofa und zockt PlayStation. Oder du schreibst dem Lehrer einen Brief und wo drin steht, keine Ahnung, Moschee, oh mein Gott, ihr seid doof, wie könnt ihr nur? Das ist halt bin ich allergisch. Nee, es klingt schon danach, dass das so hochinszeniert wurde, auch von den Eltern. Genau. Natürlich. Das ist halt, was ich mein. weil, ganz ehrlich, Schulschwänzen habe ich noch nie gehört, dass sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, ehrlich gesagt. Also gut, andererseits muss man das schon bezahlen, eventuell, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass man wegen einem Fall 150 Euro bezahlt. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass gerade Schüler aus südosteuropäischen Ländern gerne mal am Anfang oder am Ende der Ferien krank sind, weil halt dafür 3 Monate oder wie lange nach Hause gefahren wird. Und da kräht dann im Zweifelsfall kein Hahn nach, weil das wäre ja wieder rassistisch. Ja, aber guck mal, wir leben im jetzigen Jahr und alles, was irgendwie ansatzweise gegen Migranten gehen könnte oder deren Glaube, es ist ja immer wieder interessant für die Medien. Und man sieht es ja auch wieder in diesem Artikel. Ja, scroll mal runter, liest dir den letzten Satz durch. Da steht schon wieder irgendein Scheiß mit Pegida. Also sieht man doch schon, welcher Zusammenhang da wieder hergestellt werden soll. Da siehst du, Pegida-Krawalle Dresden zeigen, wie gespalten Deutschlands Gesellschaft ist. Sieht man irgendwo Schlüsselwörter oben im Artikel? Weil die haben ja manchmal so Kategorien praktisch. Ist das vielleicht unter die Kategorie Fremdenhass gefallen? Boah, das war auf jeden Fall auch übertrieben. Deutschland. Ich finde ja zumindest diesen Blickwinkel des Atheismus da eigentlich ganz relevant, weil man muss ja schon die Frage stellen, wenn man religiöses Selbstverständnis hat, religiöse Selbstbestimmung hat, ob es da legitim ist, jemanden, der sich bewusst keiner Glaubensrichtung zuschreibt, dann dazu gezwungen werden kann, in Anführungszeichen, so ein religiöses Haus zu besuchen, auch wenn es im Rahmen der Schule ist. Also ich finde diesen Aspekt zu sagen, okay, was ist da höherwertig, schon, weil was wäre, wenn ich irgendeiner Religion angehöre, die mir das jetzt zum Beispiel verbieten würde, sowas zu machen? Also wo würde man denn da quasi die Grenze ziehen und sagen, was ist wichtiger? Also dahingehend finde ich dann, einen Präzedenzfall zu schaffen, schon sehr wichtig eigentlich, zumindest mal die Diskussion anzustoßen darüber. Ja, aber ja, wenn du mich fragst, wird da nichts passieren in Deutschland. Also du hast ja sowieso schon eigentlich keine dezidiert atheistischen Rechte, es sei denn, du trittst in irgendwelche entsprechenden Organisationen ein, also zum Beispiel halt in den humanistischen Verband, der ja in manchen Bundesländern, zum Beispiel bei mir in Niedersachsen, quasi als Weltanschauungsgemeinschaft geführt ist, also sozusagen wie eine atheistische Kirche ist. Ansonsten bist du eh Einzelkämpfer. Und Ja, das ja gut, aber das macht ja dieses Ehepaar im Prinzip als Einzelkämpfer. Gut, sie nutzen jetzt quasi ihr Kind dazu, um diesen Kampf zu führen, das sehe ich ja, auch. Ja, dieses Recht, auf das man sich da berufen will, das gibt es quasi nicht. Und wenn ich mal Advocatus Diaboli spielen darf, wie ist es denn mit dem Kind? Darf das nicht sich verschiedene Religionsgemeinschaften angucken und vielleicht eine wählen? Muss das Atheist sein, wenn es die Eltern sind? Also wenn 14 da nicht ist, soweit ich weiß nicht. Also ab 14 ist doch die Selbstbestimmung quasi möglich. Ja. Also wenn es 13 ist, dann ginge das noch. Ich glaube, 14 ist die Grenze. Und wovor hat der Atheist Angst? Dass sein Kind da dass da wirklich jemand kommt und sagt, also, naja, wir hätten auch im Specksuit dahin gehen können. Also, wir leben in einer Zeit, wo sich am laufenden Band irgendwelche strenggläubigen Leute am gesellschaftlichen Leben beteiligen, indem sie es zerstören. Ja? Und da wäre ich als Atheist auch ein bisschen besorgter als jetzt noch vor 20 Jahren. Ja? Das stimmt. Ich finde es auch, jetzt die atheistische Perspektive ist ja, was zur Hölle soll Religionsunterricht überhaupt? Also jetzt von einer spezifischen Religion. Man kann ja gerne Religionsunterricht haben und über alle Religionen was lernen. Ja, aber das ist auch nicht vorgesehen halt eben. Nee, klar, der normale Religionsunterricht in Deutschland hat ja im Prinzip einen Missionierungsauftrag. Ist ein Bekenntnisunterricht, ja. Genau. Und das ist halt auch das Ding, da gibt es halt im Prinzip nichts Gleichwertiges. Also je nach Bundesland, bei uns in Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass man mal irgendeiner Gemeinschaft diesen Religionsunterricht angeboten hat und die haben das quasi als Werte- und Normunterricht dann erlaubt. Und deswegen gibt es halt in Niedersachsen quasi eine Alternative, die alle möglichen Leute dann machen, die sich Werte- und Normunterricht nennt. Oh ja. Und in Bremen gibt es zum Beispiel keinen Religionsunterricht, weil die haben den sogenannten Bremer Weg, die haben gegen den ganzen Scheiß geklagt und ist da alles ziemlich heftig durchgezogen. In Bremen ist es auch das einzige Bundesland, wo du, wenn du aus der Kirche austreten willst, nicht zum Ordnungsamt oder so hin muss, sondern direkt zur Kirche gehen kannst oder sollst oder musst oder wie auch immer. Und musst du in der Kirche Geld zahlen? Ja, mit Sicherheit. Das weiß ich jetzt nicht. Wundern, wenn sie darauf verzichten würden. Naja, also im Prinzip ist es ja so, dass die Ämter das Geld nehmen, weil es ja ein Verwaltungsaufwand ist. Ja, aber also du musst, glaube ich, noch mindestens 2 Monate länger zahlen, oder? Du bist ja nicht sofort frei. Nee, ja, ein paar. Du wirst bis zum Ende des Quartals oder so. Ja, irgendwo so eine Regelung. Keine ich habe das auch vor Ewigkeiten gemacht. Als ich noch in der Ausbildung war, ich habe sowieso eine Kirchensteuerbezahlt. Da bin ich überfragt. Naja. Ja, aber ich finde das halt lustig von der atheistischen Perspektive, wenn sich die Leute beschweren, jetzt kriegen die islamischen Religionsunterricht in deutschen Schulen. Sorry, das stört mich kein bisschen. Das stört mich genauso sehr wie christliche Religionsunterricht. Nee, das stört mich schon ziemlich, aber nicht so sehr. Stört mich erstmal alles und dann stört es mich auch nicht so sehr für die deutschen Kinder, sondern die nicht-muslimischen Kinder. Sondern halt eher für die muslimischen Kinder, weil es gibt ja jetzt schon so ein riesen Gezerre um diesen Unterricht. Aber ich will da jetzt auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, müssen wir auch, glaube ich, nochmal einen Sonderstream machen zum Thema Religion. Weil das ist ja wirklich so ein endloses Thema und ich beschäftige mich da auch schon ein paar Jahre mit. Nur um das Ganze jetzt mal abzuschließen, wollte ich noch sagen, das Einzige, was es quasi gibt als Grundrecht, sozusagen negative Religionsfreiheit, ist halt eben, dass im Grundgesetz steht, dass man nicht zu einer religiösen oder Kulthandlung gezwungen werden darf. Also wenn die jetzt gesagt hätten, du betest jetzt hier, dann hätte man das auf jeden Fall ablehnen können. Aber nur alleine der Besuch einer Moschee im Rahmen von irgendeinem Unterricht ist ja jetzt keine religiöse Kulthandlung. Und insofern hat man da auch kein Recht prinzipiell, auf das man sich da berufen könnte. Aber was ich gerade, das fällt mir gerade ein, es ist ja eigentlich interessant, der Vergleich, wenn man jetzt irgendwie sagt, so ja hier, meine Töchter dürfen nicht zum Schwimmunterricht, weil ich Muslim bin und das falsch finde, das wäre ja quasi schon eher so ein bisschen in die Richtung, so man sagt, ja meine Kinder sollen keine Moschee betreten, weil ich Atheist bin und das falsch finde. Das Ganze, wobei wir haben ja kein Burkini-Verbot, also sie können ja ein Burkini tragen. Ja, Pip News hat im Chat gerade eingeworfen, was ist, wenn die später dann eine Synagoge besuchen im Zuge dieser Veranstaltungen? Ja, Feibel. Und was ist dann mit den muslimischen Kindern? Was passiert dann? Ja, das wäre auch ganz interessant, ja. Sehr guter Einwurf. Die dürfen dann nur ohne Rucksack die Synagoge betreten. aus meiner Zeit, also ich hab auch irgendwann meine Synagoge besucht in der Schule, und was ich vor allen Dingen ganz schlimm fand, war, dass ich auch irgendwann mal in die Kirche rennen durfte, in der Berufsschule noch, weil man da nämlich auch dann irgendwie Religionsunterricht hatte in Niedersachsen, und es dann hieß so, ja, wer nicht teilnimmt, kriegt eine 6. Und und da hatte ich mich auch für irgendwas gemeldet, was eigentlich relativ vernünftig klang, aber weil man konnte sich da so aus verschiedenen Themen irgendwie was aussuchen, und hinterher hieß dann aber auch so, ja, und wir treffen uns dann am Sonntag in der komischen Jugendkirche in Hannover, und toll, durfte ich auch rumhocken. Aber da hätte ich mich auch auf nichts berufen können, weil das ist dann halt so, ne? Aber wenn der jetzt gesagt hat, so, wir singen jetzt alle ein Lied oder so, preiset den Herrn, dann wäre es wieder was anderes gewesen. Ja, preiset den Herrn. Ja. Ach was. Also was ich vor allen Dingen hier ganz interessant fand, das ist von Heute Plus. Und die sagen doch tatsächlich, dass es auch Moscheen gibt, wo Leute da irgendwie nicht ganz so freundlich sind. Heute Plus scheint ein bisschen balkanisiert zu sein. Mit solchen Sprüchen hier. Ja. Das war ja auch überhaupt nicht bekannt. Das hat man jetzt erst rausgefunden. Ja. Das ist ganz neu. Also irgendwie, ich finde es immer ganz interessant, wenn du dann auf der einen Seite willst ja nicht irgendwie eine Vorverurteilung machen, wenn jetzt irgendjemand auch ein Gotteshaus haben will, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Mutter von meinem Schulfreund dann irgendwie in eine Moschee gehen möchte und dort beten will. Meine Güte, was juckt mich denn das persönlich? Ja. Auf der anderen Seite hast du dann hier einen Artikel, wo du dann mit Zahlen ankommst, wie viele Moscheen fragwürdige Sachen predigen, wo du dir dann auch wieder an den Kopf fassen tust. Also, einen Absatz oben drüber war ein ziemlich interessanter Satz, fand ich. Und hier genau, also Freitagspredigten bei der DTIP, da kann man gut sehen, dass nicht nur religiöses Gedankengut verbreitet wird, sondern auch politisches, wenn es zum Beispiel immer wieder um die Heimat Türkei geht und darum, dass man sich nicht allzu sehr auf Deutschland einlassen soll. Ich meine, geht's noch oder was? Wir geben hier Millionen, Milliarden aus für Integration, und dann gehen die freitags in ihr Gotteshaus und kriegen gesagt, aber Leute, lasst euch lieber nicht so integrieren oder was? Das ist doch echt, und da gucken wir zu bei, während unser Geld im Endeffekt verbrannt wird, dass man, womit man in Syrien irgendwie Leuten wirklich helfen könnte, indem man irgendwie Schutzzonen und so Lager oder irgendwas baut da, damit die Leute da irgendwo hinfliehen können. Nein, dann wird es hier der DTIP in den Arsch gesteckt. Das ist unglaublich. Ja, man muss das wütende Kind ja ruhig stellen, ne? Ja, zu dem Thema könnte ich auch noch mal ein Video einblenden. Das passt eigentlich gerade ganz gut. Niemals. Nee, aber was ich interessant fand während der Flüchtlingskrise, dass, keine Ahnung, weißt du, Saudi-Arabien sagt, nö, wir haben zwar Zeltstädte für, wenn die Pilgerfahrten losgehen, aber wir können keine Flüchtlinge aufnehmen, aber wir geben Deutschen natürlich 100 Millionen Euro, wenn sie überall Moscheen bauen wollen, weil sie jetzt viele Muslime da haben. Und dazu dann das schöne Video mit dem Integrationsheini, der in einem Integrationsverein sitzt, der sich um Integration kümmert. Irgendwie im türkischen Landeselternbeirat oder sowas. Ja, das hören wir gleich. Ja. Sekunde. Oh, einmal mit Profis, Chris. Malik Karabulut, 50 Jahre alt, Diplom-Betriebswirt. 4 Jahre lang leitete er als Vorsitzender den Verein Türkischer Elternbund. Hier 2012 bei einer Vorstandssitzung. Zurzeit sitzt er dort im Beirat. Der Verein ist Mitglied der türkischen Gemeinde Hamburg, einer der wichtigsten Integrationspartner der Stadt. Beide Vereine haben ihren Sitz hier in diesem Gebäude in Altona. Doch was Karabulut auf seinem Facebook-Account schrieb, macht fassungslos. Offenbar als Reaktion auf die Armenien-Resolution des Bundestages ließ der Funktionär seinem Hass freien Lauf. Diese Schlampe mit dem Namen Deutschland hat uns den Krieg erklärt, und wir schweigen immer noch. Alles schön, oder? Perfekt. Ah. Ganz ehrlich, schon als die ganzen Erdogan-Fotos auf seinem Facebook-Profilbild gesehen habe, wurde mir klar. Ja, triggert, und da kann, das brauche ich mir gar nicht übersetzen lassen, da muss er in eine Kacke stehen. Oder erhofft sich die Türkei etwas von dieser Köterrasse? Ach. Vor allem, der ist ja schon integriert, ne? Ja, das ist Elternbeirat, ne? Da. Geil. Ihr nennt uns Verbrecher und wir sollen dazu schweigen. Ab jetzt könnt ihr was erleben, ihr Köterrasse. Ihr Köterrasse. Grandios. Mehrfach bat das Hamburg-Journal Karabulut um eine Stellungnahme, bis heute allerdings vergeblich. Die Köterrasse bat um eine Stellungnahme. Ich hab voll Bock, ihn Hundesohn zu nennen, aber das gibt sicher Ärger, oder? Oh ja, ich hab fast Affe genannt, aber... Ja, das ist speziistisch. Hörende Aussagen und das ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Vertreter eines Integrationspartners der Stadt Hamburg sich so über uns Deutsche, über uns Hamburger äußert. Denn Karabulut ist nicht... Oh mein Gott, triggered. Ja. Als Vorsitzender des türkischen Elternbundes vertrat er jahrelang die Interessen der türkischstämmigen Schüler gegenüber dem Senat, fungierte als Ansprech- und Integrationspartner. Doch von der Schulbehörde zu den Entgleisungen kein Kommentar, nur ein paar dürftige Zeilen. Unsere Recherchen haben ergeben, dass keinerlei Kooperationen oder Erfahrungen mit dem oben genannten Verein bestehen. Sich der heutige Senator und damalige schulpolitische Sprecher der SPD, Thies Rabe und Karabulut, schon vor Jahren auf einem Podium begegnet. Auch von der türkischen Gemeinde Hamburgs und ihrer Vorsitzenden kein Kommentar, obwohl der Elternbund zur TGH gehört und beide Vereine im gleichen Haus sitzen, wird abgewiegelt. Bei annähernd 2000 einzelnen Menschen, die in unseren Mitgliedsvereinen organisiert sind, sieht die TGH sich außerstande, jeden Kommentar aufzugreifen und zu kommentieren. Jeden Kommentar, Mann, ey. So lächerlich. Ich kann absolut sagen, wenn einer Köter geht, ey. Wir haben hier bei der EU so viele Mitarbeiter, da kann uns das unmöglich gelingen, jeden Kommissar irgendwie zu beobachten, wenn der von Schlitzaugen redet oder so. Aber genauso wird das ja bei denen auch nicht besser, wenn es dann Kritik gibt und die denken, ja gut, ne, da sagen wir einfach nichts zu und dann einfach auf den nächsten Fall warten, dann ne, da sagen wir auch nichts zu und sich dann selber nicht mal die Schuld geben, sondern mit irgendwelchen komischen Ausreden kommen, dass die einfach nicht jeden Kommentar überprüfen können. Also entweder befassen die sich jetzt mit dem Problem oder nicht und dadurch, dass die so ausweichend reagieren, würde ich einfach sagen, sie haben jetzt schon mal alles falsch gemacht, was man da falsch machen kann, um zur Problemlösung beizutragen. Ja, stimmt. Karabulut, der sich 2011 für die Grünen um ein Bürgerschaftsmandat beworben hatte, löst allerdings in seiner ehemaligen Partei Empörung aus. Die Grünen. Sehr gut. Wenn solche Äußerungen von den Deutschen kommen würden, dann würden die auch Personen oder Einrichtungen ganz anders reagieren. Und auch. Naja, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Bei einigen Sachen, die die grüne Jugend da so raustwittert. Auf die Straße gehen. Hier muss wirklich miteinander gesprochen werden. Die Chance, das richtig zu stellen und sich auch dafür zu entschuldigen, sollte bestehen. Aber mit einer Organisation, die hier keine klare Haltung äußert und sich hier klar distanziert, kann man als Stadt nicht zusammenarbeiten. Okay, das war's dann für die türkische Gemeinde Hamburg, oder was? Ja, ich kann sagen, das war's dann wohl für die Grünen. Auch die Hamburgerin Aydan Özus, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, wurde zum Ziel von Karabuluts Attacken, weil sie sich hinter die Resolution gestellt hatte. Eine Lügnerin ohne Scham, die bereit ist, alles, aber auch alles für Armenien zu geben. Und weiter. Wir wollen diese Verräter nicht, wir hassen sie. Das Vaterland ist uns heilig, diese Verräter gehören nicht zu uns. Ja. Welches Vaterland meint er wohl? Also ich muss da ehrlich sagen, ich finde es sehr interessant, wenn jemand hier als Integrationsbeauftragter arbeitet in Deutschland und vielleicht auch irgendwie die deutsche Geschichte kennt, einem Faschisten wie dem Erdogan so den Schwanz zu lutschen und bei der Armenien-Resolution so auszuticken. Das ist schon heftig, also ohne Spaß. Das ist schon echt, also ich finde es sogar noch, also ich fände es weniger schlimm, wenn es in Frankreich wäre oder in irgendeinem anderen Land, aber einfach so mit dem Kontext von, wie sich der Faschismus bei uns entwickelt hat und dann so auszuticken, wegen Erdogan und wegen Armenien-Resolution, also das ist schon echt gut. Also Hut ab, wie man so dumm sein kann. Also... Heute werden wir aber hier der Pegida-Stream. Ja. Die News fand ich halt interessant im Bezug auf wie viele Moscheen fragwürdige Inhalte lehren. Also, ja. Die Abu-Antifa-Moschee, was? Hanifa. Ja, ich meine, okay, aber das spielt dann den Leuten in die Arme, die sagen, die sollen da runtergehen und lieber in ihrem Land kämpfen. Das passiert dann zwar auf andere Weise, wenn die sich da radikalisieren lassen, aber gut. Ach, das habe ich eingereicht. Das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie viele Krakenarme die AA-Stiftung, die Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwie hat. Also die hat nicht nur Netz gegen Nazis mit der Zeit und diverse Kooperationen mit anderen Programmen gegen Rechte und rechte Gewalt, sondern hier auch mit dem Stern, das ist für die Leute, die das nicht wissen, das war mal eine recht große Illustrierte, die inzwischen aber kaum noch jemand liest, glaube ich. Und was ich hier super fand, ist auch wieder, was wir ja auch schon bei anderen AA-Stiftungsportalen gesehen haben, wenn man oben auf Spenden schaut, da steht dann, ihre Spende an die Sternaktion geht direkt und unbürokratisch an lokale Projekte gegen Neonazis. Ui, wenn man draufklickt, hat man wie immer einfach nur einen Link für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also weder, dass man das für diese Sternaktion, also doch, da unten steht der Spendenzweck drin. Ne? Aber, also, die sammeln das Geld, wo sie können und sie haben irgendwie, also, das ist, als hätten sie tausend und eine Front, um halt möglichst jeden dann speziell anzusprechen. In dem Fall hier halt den Sternleser. Aber Hauptsache die Kohle für die AA-Stiftung kommt rein. Ja, diese die haben das auch. Sache, jetzt auch noch mal ja, sag, auf, sprich dich aus. Ich wollte nur sagen, das ist relativ dass sie es relativ geschickt gemacht haben, das mit einem positiven Attribut wie Mut zusammenzufügen, um dann extra viele Spenden einzusammeln. Das war's schon. Ja, das ist immer so Mut, Zivilcourage, solche Sprüche, die bringen die ja immer im Zusammenhang mit dem Kram. Also auf jeden Fall diese komische Aktion mit Ben & Jerry's geht jetzt wohl auch irgendwie in die nächste Phase, dass jetzt irgendwie diese Eissorte erschienen, hat sich Julia Schramm schon mit ablichten lassen. Und sowas hier finde ich auch ganz geil. Wahlerfolge für die AfD sind kein Ausdruck demokratischer Normalität, sondern eine Radikalisierung des Landes. Um die Demokratie zu deformieren, braucht es keinen neuen Führer. Nur völkische Ideologie und die Gleichgültigkeit der Demokraten. Oh, damit das Böse entstehen kann, reicht es, wenn das Gute nichts tut. Das klingt so ein bisschen wie die Title-Card vom neuen Star-Wars-Film oder so. Ja. Dann so runterkommen. Es wird Zeit, die Bedrohung durch die neue Rechte endlich ernst zu nehmen. Spenden Sie bitte hier. Da ist schon ziemlich viel Pathos drin auf jeden. Einer Stiftung weit, weit entfernt, ja. Genau. Und Petri dann als Darth Vader oder so. Kannst du mal diesen Gruselclown wegscrollen? Der ist überall, der kommt immer wieder. Und das ist hier Debatte, ne? Debatte. Die Debatte ist, klar, wir schaffen das. Wieso auch nicht? Das ist die Debatte. Der Kommentar von Annetta Kahane. Refugees welcome, gemeinsam eine Willkommenskultur. Man muss, sage ich mal, gucken, ob auf diesen ganzen Krakenseiten immer die gleichen Inhalte sind. Ja. Nur mit irgendwie anderer Überschrift. Die haben so viele Leute da, die den ganzen Dreck zusammenschreiben. Ich glaube schon, dass die ihren Bullshit mehrfach unterschiedlich verpacken. Ist ja auch für die Suchmaschinenoptimierung besser. Wir haben da bestimmt Experten. Das ist auch gut hier, Gewalt gegen Flüchtlinge nimmt massiv zu und das ist schon die perfekte Überleitung zu diesem hier. Genau. Ja, da ist in Bielefeld mal nachgeschaut worden, also die Amadeo-Antonio-Stiftung hat ja eine viel höhere Zahl an rechten Gewalttaten und Opfern rechter Gewalt festgestellt, als es die untätigen, passiven, auf dem rechten Auge blinden deutschen Polizeibehörden imstande waren. Und die weiß natürlich viel besser, worum es geht, weil die recherchiert viel besser als die Polizei. Und in Bielefeld hat sich halt jemand mal die Mühe gemacht und hat mal geguckt, wie passt das denn mit den Fällen von rechter Gewalt, die die Amadeo-Antonio-Stiftung hier bei mir in Bielefeld dokumentiert hat. Und wenn man dann mal schaut, dann kommt dabei raus, dass vieles von dem halt überhaupt nicht als rechte Gewalt haltbar ist. So. Die Fehlerquote liegt bei 80, eventuell gar bei 100%. Genau. 100% ist ja ein bisschen... Also, ja. Nein, ich glaube, das ist der sogenannte Standardfehler bei Statistiken. Stimmt, habe ich auch immer bei meinen Daten. Also es gibt fünf Vorgänge in Bielefeld, die Amadeo-Antonio-Stiftung seit Anfang 2015 da also praktisch aufgenommen hat. Ja, und dann hier näher überprüft wurden die Daten von der Stiftung nicht. Offensichtlich nicht, denn der als tätlicher Angriff auf Flüchtlinge registrierte Fall ereignete sich in Paderborn, nicht in Bielefeld. Die angebliche Brandstiftung schildert ein Ereignis aus dem April. Damals brach ein Feuer in einem Waschkeller einer Unterkunft aus, ohne dass es Hinweise auf Beteiligung von Außenstehenden gibt, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Und so weiter und so fort. Also es sind alles Sachen, die im Endeffekt an den Haaren herbeigezogen sind. Hier zum Beispiel, da haben Leute Blumenkümmel geworfen und Böller angezündet. Ja. Frustabbau aufgrund privater Probleme ohne rassistisch motiviertes Motiv, sagt die Polizei. Die Amadeo-Antonio-Stiftung weiß es besser. Ich nehme an, die hat mit den Leuten gesprochen und sie zum Reden gebracht, ja, dass sie das in Wirklichkeit gemacht haben, um Deutschland great again zu machen. Oder so. Ich finde ja den Abschnitt darunter ziemlich interessant. Die Angaben der Polizei machten mich skeptisch. Mhm. Und er pflegt natürlich die Statistik für die Stiftung und okay, er hat einen Vorfall doppelt eingestellt, aber okay, also offenbar hatte er ein großes Problem damit, mit der Realität, die letztendlich von der Polizei dargestellt wurde, und dann musste er die Statistik ein bisschen frisieren, offenbar. Wir machen die Statistik so gewissenhaft wie möglich, beteuerte er. Ja, also, und wenn ich dann aber 80% Fehlerquote, dann würde ich entweder was an meiner Methode ändern oder vielleicht Marius Münstermann in die Postausgabe versetzen und jemand anderen da hinsetzen, der lesen kann. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie muss man doch skeptisch sein, wenn diese Leute mit diesen Statistiken Geld einwerben. Darum geht es doch auch wieder. Die werben Geld ein und sagen, guckt mal, wie schlimm das ist. Alle 2 Minuten wird bei uns ein Ausländer verprügelt. Und dann geben die Leute doch auch Geld. Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die Schwesig hat doch da 100 Millionen Euro in die Richtung gepumpt und da kriegt doch die AA-Stiftung auch wieder Kohle. Ich meine, die könnten ja auch einfach eine Fußnote machen. Wir gehen davon aus, dass, wenn das Motiv nicht bekannt ist, dass das aus dem rechten Spektrum kommt. Aber das wäre das wäre ja absolut unsauber. Da würde ja jeder gleich sehen, dass sie Leute Scheiße fabrizieren. Ja, aber die meisten Journalisten würden ja nicht genauer nachgucken. Die würden sie ja trotzdem übernehmen. Ja. Also das kennen wir ja. Ja, die meisten Leute, die spenden, gucken sich das ja auch nicht genauer an. Die sehen dann die Überschrift, so und so viele Übergriffe an Flüchtlingen, und dann, die gehen ja auch nicht die Statistiken dann durch, sondern vertrauen einfach drauf, dass diese Stiftung korrekte Statistiken rausgibt. Also eigentlich müsste man mal sich hinsetzen, jeder für sich, und gucken, was in seiner Heimatstadt da so steht, und das mal gegenrecherchieren. Und dann müsste man mal gucken, worauf kommt man denn. Also, liebe Zuschauer, machen wir doch mal Crowdsourcing. Schnappt euch irgendwie hier die Amadeo-Antonio-Karte, guckt, was in eurer Heimat angeblich passiert ist, und schaut mal, wie viele Leute da wirklich aus rechten Motiven gehandelt haben, laut Polizeiberichten oder Presse. Echt. Meinst du, es würde sich lohnen, das mit der Einzelfall-Map abzugleichen? Und mit der Hoax-Map. Weil ja. Das Ding ist ja, es geht ja nicht mehr darum, irgendwas zu beweisen, was wer macht. Also im Sinne von, dass man das politisch ausbeuten kann, sondern einfach nur, können wir bitte akkurate Informationen darüber haben? Ja. Also, ja. Warum ist denn eine Kundgebung-Demo hier unter Vorfällen? Das ist ein fremdenfeindlicher Vorfall, wenn Leute demonstrieren gehen. Na, dann dann gute Nacht, Amadeo-Antonio-Statistik, oder? Das ist Triggerwort drin. Kundgebung, Demo. Ist euch klar, dass das alles irgendwie legal ist, dass wir hier in Deutschland... Oh mein Gott, echt, Kundgebung... Ja, aber das ist Hasssprache hier, was die hier machen. Siehst du das denn nicht? Und vor allem, wenn es dann so Kundgebungen sind, wo dann so ein einzelner geistig verwirrter Nationalsozialist demonstrieren gehen möchte und er als einzigster zur Demo kommt und die Polizei sagt, du brauchst mindestens zwei Freunde, die mit dir hier demonstrieren, sonst müssen wir das auflösen. Sowas kommt ja auch öfters mal vor. Also das kannst du ja dann nicht direkt als Vorfall werten. Also ich weiß nicht. Also du kannst das in eine Demo-Statistik einführen, gerne, aber du kannst es nicht so zusammenrechnen. Also es ist nicht dasselbe, wie wenn jemand rechtsradikal motiviert ein Flüchtlingsheim anzündet und wenn fünf Leute demonstrieren gehen. Unbekannte haben in einem Haus, in dem unter anderem Geflüchtete leben, Feuer gelegt. Das ist doch keine, also Unbekannte. Sowas ist auch gut, ja. Schwarzer Farbe, ein Hakenkreuz auf die Tür des Hauses gemalt. Das haben wir auch noch nie von Linken gesehen als False Flag. Nee, am Abend einen Müllsack in Brand gesteckt. Einen Müllsack. Ach du Scheiße. Ja, das also sind Flüchtlinge. Ich gehe heute noch spenden, weil diese Nazi-Gewalt, das ist einfach... Der Müllsack hat echt das Fass zum Überlaufen gebracht, kann man behaupten. Absolut. Ich meine, man will das ja auch nicht kleinreden, aber der Müllsack kann halt auch einfach 12-jährige Jungs sein, die einfach mal ein bisschen Feuer legen wollen. Weißt du, keine Ahnung. Also. Zumal, wenn sie vielleicht in so einem auch in, ich würde es vollkommen verstehen, wenn 12-jährige Jungs, die in so einem Aufnahmeheim leben, wo sie nichts zu tun haben, irgendwie sowas machen. Ja, aha. Ja, wie oft habe ich das auf Imageboards gelesen, bei Poll zum Beispiel, ja, also die Deutschen sind in Gefahr, wir sterben aus, unsere Bundesregierung hat sich gegen das Volk gewandt und wir müssen ein Zeichen setzen, zündet einen Müllsack an. Ja. Ich glaube, das soll die Reichspogromnacht wieder aufleben lassen. Lasst uns zum Äußersten greifen. Erst brennen die Müllsäcke und dann die Moscheen, das wisst ihr doch selber. Oh shit. Ja, hier Parlamentarierinnen mit Sexismus konfrontiert. Also es ist halt neues Deutschland. Und ich meine, ich lese mir eigentlich von jeder Seite auch mal die Artikel durch, um irgendwie so ein Bild zu haben, was denn so allgemein abläuft. Aber ich habe einfach nur so den oberen Teil gelesen, Studie, Politikerinnen sind weltweit Haram, keine Ahnung. Und dann habe ich schon aufgegeben. Aber der erste Satz ist schon geil. Ist zwar Normalität, aber muss immer noch gleich sagen, auf jeden Fall Minderheit. Wichtig, dass man da auf jeden Fall nicht die Narration stört. Genau, deswegen gibt es natürlich auch Sexismus ohne Ende. Naja. Weil wenn du da als Mann irgendwo sitzt, in so einem Ausschuss oder so, denkst du dir gleich, ich muss hier alle anquatschen, weil deswegen habe ich mich ja wählen lassen. Oh Mann, ey. Ja, Politische Parlamentarier. Und ich meine, man sieht ja auch an so Hashtags wie Aufschrei im Zug passiert, Schweizer Aufschrei, dass die gesamte Gesellschaft sich nicht drum kümmert und dass keine einzige Publikation das Thema aufgreifen würde, wenn man sich darüber beschwert. Also das hat man ja ganz genau gesehen, wo ein Hashtag ausgerufen wird und drei Tweets, sind ein Artikel rauskommen drüber. Also. Das Schöne ist auch immer, es wird ja dann immer behauptet, dass das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Aufklärung man machen muss. Ja, aber was es dann angeblich nicht zeigt, ist dann, wie banal das Thema ist und dass es den Leuten einfach am Arsch vorbeigeht. Ja. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier die gleiche E-Mail war. Mit pornografischen Bildern und der Nachricht, geh raus aus der Politik und heirate stattdessen. Es waren bestimmt drei E-Mails. Eins mit dem Bild, eins mit geh raus aus der Politik und eins heirate. Ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Wahlschützer bist, also du interessierst dich für Wale und die findest du toll und du tust es öffentlich oft hinaus posaunen. Wenn dich jemand beleidigen möchte und unter deine Haut gehen möchte, dann schreibt er dir, ich mag Wahlfleisch. Und dann bist du getriggert. So einfach ist das. Also, keine Ahnung. Also, ist denn die Studie verlinkt? Ja, natürlich weiter nicht. Oben. Echt? Nee, weiter oben, dachte ich. Ach, die es würde mich... Die Studie, die bezieht sich auf jeden Fall nur auf Also die Ergebnisse sind ja nur Umfragen, also es sind alles nur Erfahrungswerte. Ja, eben, das ist die Frage, Studie in Anführungszeichen. Das ist ja jetzt nur Issues Brief. Okay, nee. Da müssen wir mal schauen, was jetzt die Grundlage dafür ist. Aber wenn das wirklich nur wieder eine Befragung das stand, ist. Das stand gerade in dem, was wir uns angeguckt haben. Das ist nur, dass die Parlamentarierinnen befragt haben nach ihren Erfahrungen. Okay, die meisten, die hier respondet haben, sind 51 bis 60 Jahre alt. Und 18 bis 30 sind 1,8%. Okay. Und deswegen also, habt ihr euch Politikerinnen schon mal angeguckt? Ich meine, also das sind wirklich ohne Witz, das sind ja Leute frühestens ab Mitte 30 meistens. Also ja, ja. Andere Leute stechen da ja schon raus, wenn die jünger sind. Da wird dann gleich immer, wie hieß der leider da was verstorben ist, der Missfelder, der was war ja immer so. Economic Violence. Ja, das ist dass die weniger verdienen oder so? Ja, diese neue komische Definition von wegen alle Benachteiligungen, die Frauen erfahren, sind als Gewalt gegen Frauen zu verstehen. Nicht, dass hier auch alles... Die haben sie doch nicht mehr alle. If you witnessed acts of sexual violence committed against one or more of your female colleagues in parliament. Also so eine Vergewaltigung 32%. Die feiern immer richtige Orgie. In welchem Parlament machen die denn sowas, ey? Meine Güte. Ja, aber du, das ist ja auch wieder eine Definitionsfrage. Ich denke, die reden hier schon von na, kleiner Hase oder wie das war, oder großer Hase. Und das ist ja schon sexual. Ist ja schon sexual violence. Ja, absolut. Wenn das keine Gewalt ist, dann weiß ich auch nicht. Und steht ja psychological violence. Nee, hostile behavior. Ja. Oh Gott. Da hat dann einer gesagt, ey, hast du deine Tage, Alter, oder warum nervst du so? Und das ist schon natürlich... Sexuelle Gewalt im Parlament. Oh Mann. Ja, heftig, ey. Na gut, tut mir auch echt leid, aber... Die Daten kommen von 320 Parlamentarierinnen aus 43 verschiedenen Ländern. Alter, da war die Definition von Economic Abuse. Violence. Ja, nochmal kurz hoch, das will ich auch mal anschauen jetzt. Da. Harassment. Sexual Violence, Harassment, Aggression, das ist doch... Ja, Harassment kann schon wieder auch alles sein. Ja. Also, die Definition bringt überhaupt nichts bis jetzt. Ich finde vor allem diesen Part Economic Abuse. In this regard, 14.5% of the respondents said they had been denied funds to which they were entitled during their terms in office. Aha. Okay. Und das passiert Männern nie. Und 12.7% had been denied other resources, offices, computers, staff, security. Oh Gott. Enjoyed by their male colleagues. Der hat einen Staatssekretär mehr als ich gehabt und sein Fahrer bla bla und der hat ein dickeres Auto oder irgendwas. Was ist das für eine Scheiße? Ihr sollt Politik machen und nicht irgendwie euch darüber echauffieren, dass ihr verschiedene, der eine hat ein Pentium und der andere muss mit dem AMD arbeiten oder was? Das ist doch Quatsch, ey. In Blau ist ja dieser eine Beispiel beschrieben. I had to press to obtain a car. Additional financing and security as enjoyed by my male predecessors. Okay, ja, also sie musste einmal mehr fragen. Aber was oben drüber steht, Latin American and Caribbean Region. Aber klar, in einem Land, das nicht so viel Kohle hat und in dem Sachen halt weniger sind, kann sowas vorkommen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Ja, aber vielleicht haben die einfach nur die Policy geändert, wer da was irgendwie kriegt. Oder vielleicht war auch nur einfach ihr Vorgänger korrupt und hat das sonst wer gekriegt. Und nicht von den I had to press to obtain a car. Ja, jeder muss sich bemühen. Ich meine, klar kriegst du nicht alles in die Hand gedrückt. Hier, bitte haben Sie ein Auto. Hier, wollen Sie mehr Geld? Das ist überall die Wortwahl ist ja super entscheidend in diesem Fall. Also es wurde ihr ja nicht verweigert, sondern sie musste einfach nur noch mal offenbar nachfragen oder das noch mal deutlicher machen. Es ist ja nicht so, dass ihr es wirklich denied wurde, wie es da oben angegeben wird. Also es passt das Beispiel schon wieder nicht zu dem, was eigentlich erhoben wurde. 18% geben an, dass ihre Besitztümer beschädigt oder zerstört wurden? Oha. Ist das also insgesamt... Kommt das doch ja so rüber, als würden diese Parlamentarierinnen einfach alles, was irgendwie an Gegenwind entsteht, auf Sexismus zurückführen. Ach, also das wäre mal ein ganz neues Konzept. Ja, wollte ich auch gerade sagen, die nutzen das schon kreativ. Weißt, das sitzt dann in der Linken und dann kommt ein CDU-Heini zu dir rüber, nimmt deinen Bleistift, tut die Spitze abbrechen. Und du sagst, wow, Sexismus. Ja. Ja. Und dann wird's, Alter, eine brennende Mülltüte, ein abgebrochener Bleistift. Was kommt als nächstes, fragt man sich da. Oh. Ja. Ja. Da ist nach oben. 3/4 of female internet users have been exposed to some form of cyber violence. Ihr seid so wahnsinnig. Okay. Soll ich nochmal nach dem Namen Anika Sarkeesian suchen? Nein. Bitte. Guck mal, ob Gamergate drin ist. Und ich finde wieder bei dieser Studie, jetzt wird auch wieder klar, warum die Alkoholstudie so wichtig war. Also weißt du, dass wenn dann die mehr saufen, dann kommt halt auch irgendwie so geistiges Gewäsch bei rum. Also genau, nicht, dass man nicht danach schauen soll, aber... Gestern war ich im Parlament und da wurde ich sexuell missbraucht. Nein. Drei Flaschen Wodka. Ja, also... Ich konnte gar keinen Konsent mehr geben. Ja, wieder über diese Sprüche hier. Cyber Violence Against Women. Genau der gleiche Dreck, der auch von der EU. Enforce Laws on Gender Equality. Hier kommt mal gleich Judge Dredd um die Ecke, wenn du irgendwie sagst, na, kleine Maus, ich werde dich richten, bla. Okay, Cyber Violence steht nur dreimal drin, ich dachte jetzt schon. Warte mal, da war ein interessanter Satz, gerade noch mal ein ganz kurzes Stück hoch hier. 61,5% derer, die sexistischem Benehmen ausgesetzt waren, glauben, dass diese Taten vorsätzlich halt um sie zu vertreiben aus dem politischen Betrieb geschehen. Also du hast hier etwas mehr als die Hälfte der Frauen, die glauben, das ist nur, weil sie Frauen sind, und diese Männer sie aus diesem Jungsclub vertreiben wollen. Und nur 41,7% haben irgendwie die Idee, dass es auch politische Rivalität sein könnte. Also, ich weiß nicht, vielleicht haben diese Leute einfach keine Ahnung, was Politik bedeutet oder so. Oder vielleicht sind es die Quotenfrauen, die einfach nur reingekommen sind, weil sie eine Vagina haben, würde ich behaupten, weil einfach dieses... Das hat was mit meinen Genitalien zu tun und nicht mit der Politik, finde ich halt echt schon. Ich weiß nicht. Also ich keine Ahnung. Das ist einfach der Zeitgeist. Ja. Wenn du Probleme hast, gib den Frau sein die Schuld. In erster Linie wird ja hier nur ein Wahrnehmungsproblem dargestellt. Also, dass die Betroffenen in diesem Fall hier die Wahrnehmung haben, dass es geschlechterbezogene Angriffe sind. Und hier wird letztendlich nichts darüber ausgesagt, ob das wirklich konkret der Fall ist, weil das einfach gar nicht untersucht wurde. Weil ihr, wie gesagt, nur... Oh, die Mensch, Doktor, du kannst doch nicht so differenziert an die Sache drangehen. Wie kannst du nur... Mein Gott. Nee, ja, stimmt, das ist vollkommen richtig. Deswegen vollkommen sind solche richtig. Studien, in Anführungszeichen, einfach komplett nutzlos, um so ein Problem zu charakterisieren. Also es ist natürlich, Selbstauskunft ist wichtig, um überhaupt ein Bild davon zu haben, auch vielleicht wie die Wahrnehmung ist, aber daraus eine Aussage zu bilden, dass jetzt hier konkret irgendwie... Weiß ich, 2/3 der Parlamentarierinnen von Sexismus betroffen sind. Das ist komplett fahrlässig, das so ein Bild zu verbreiten. Das wird auch von der Studie überhaupt nicht unterstützt. Dieser Spruch ist auf jeden Fall heftig, aber ich weiß auch nicht, was das mit Sexismus zu tun haben soll. Also, das hier. Ja, aber ja, das ist. Da wird halt wieder vermischt. Das ist halt wieder dieser. Alles ist irgendwie. Ja, am Ende war das ja noch die Hirsi Ali, die dann von Linksradikalen angegangen worden ist. Die Ayaan Hirsi Ali ist ja diese Woche auch vom Southern Poverty Law Center in Amerika als Extremistin eingestuft worden. Ach, die zusammen, auch? Zusammen mit noch einer anderen. Ich hab nur von dem aus England gehört, dem. Majid Nawaz. Aber Ayaan Hirsi Ali auch. Ja. Die auch, okay. Mhm. Das ist cool. Eine Frau, die... GEMA geht, Männerrechtler, Hirsi Ali. Ja. Passt alles prima. super Ding, dieses Southern Poverty Law Center, darf man sich auf jeden Fall drauf beziehen. Also wer das nicht kennt, das ist so eine Art amerikanische AA-Stiftung, die halt dafür da ist, zum Beispiel Personen oder Worte als bäh und nicht gut und so einzustufen. Die haben Pepe den Frosch als Hasssymbol eingestuft. Deswegen versammeln wir uns ja heute auch am Grabmal des unbekannten Pepe. Ja. Aber war das nicht die Anti-Defamation League, die Pepe eingestuft Stimmt. Als Southern Poverty Law Center haben den aber mittlerweile auch als Hasssymbol. Also Ökonomen waren Schäden durch Fremdenhasser. So sehen die alle aus. Ja, wir haben Milliarden von diesen Leuten, die durch die Städte laufen. Das ist komisch. Ich sehe nie oder ganz selten einen, der in die Richtung geht. Und dafür sehe ich ganz viele Kopftuchnasen. Also ich hab eine Freundin, die kommt aus dem muslimischen Teil aus China. Die hat zwei PhDs und die arbeitet hier als Fachkraft und zahlt sehr, sehr viele Steuern. Und sie hat gesagt, dass, also während die Flüchtlingskrise losgegangen ist, dass wenn ihr die Extremisten hierher folgen, dass Deutschland verlassen wird, sobald die Muslime das unsicher machen zum Thema Fremdenfeindlichkeit und ökonomischem Schaden. Ich möchte nicht die Fremdenfeinde zu sehr in Schutz nehmen, aber das, was ich bisher von Fremden und von hochqualifizierten Arbeitern kenne, die sehen auch die Rechten als ein Problem, aber fürchten sich eigentlich mehr davor, dass sozusagen die extreme muslimische Front, dass das für sie ein größeres No-Go-Ding ist. Also wo sie mehr Angst vorhaben, wie vor irgendeiner Glatze, die irgendwo rumspaziert. Und natürlich ist es subjektiv, aber ja, das ist halt das, was ich von Fachkräften gehört habe. Also von tatsächlichen Fachkräften. Also, ja. Das ist auch eine Fachkraft. Ja. Hashtag besser streiten, das ist ja schon mal gelogen. Weil wenn ich mir das Bild angucke, Feminismus lese und dann Hashtag besser streiten, ist doch bei denen einfach blocken. Sobald irgendwelche anderen Argumente kommen, geblockt. Also der Hashtag, dieses besser streiten, ist eine Aktion vom Hessischen Rundfunk und die befragen verschiedene Leute zum Thema Streitkultur und dieses Mal war halt die Anne dran. Und ich möchte wirklich das mal im Vollen und ich bitte jeden darum, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Das Wichtigste ist, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und respektvoll Argumente auszutauschen und wirklich auszutauschen und nicht nur einfach alles abzubügeln, was das Gegenüber anbringt. Ich möchte ihm auch empathisch begegnen. Dann kann ich zwar vielleicht das Argument nachvollziehen, aber weiß, dass es für mich nicht funktioniert. Dann ist das ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, das ist ja alles totaler Quatsch. Ich glaube, dieses respektvolle Austauschen von tatsächlichen Argumenten und nicht nur von populistischen Parolen würde uns allen extrem gut tun. Anne, da muss ich kurz meine Hände klatschen. Reflexion, Matsch. Also was soll das? Ich meine, der Punkt ist doch, vor allem diese Aussage, dann kann ich zwar vielleicht das Argument nachvollziehen, aber ich weiß, dass es für mich nicht funktioniert. Ja, sie redet mit ihren Kritikern. Sie will halt eben, dass die das so sehen, das, was sie zu sagen hat. So nach dem Motto, du hast mir gefälligst zuzuhören und vielleicht kannst du das ja noch nicht nachvollziehen und so weiter und so fort. Aber wie kann ich denn ein Argument nachvollziehen? Also da gehe ich jetzt davon aus, es logisch nachzuvollziehen und nichts daran zu finden, was irgendwie falsch ist oder fehlerhaft ist. Ja, das darfst du ja nicht, weil du darfst ja nicht sagen, dass es Quatsch ist. Das geht ja nicht, das ist ja keine Diskussion. Aber wie kann ich denn für mich persönlich einfach entscheiden, das funktioniert für mich einfach nicht? Weil Logik für dich nicht funktioniert. Ja, das ist, keine Ahnung, ich glaube, da hört mein Gehirn einfach auf zu arbeiten, bei solchen Aussagen. Kommunikationsprofis sind die halt, ne? Ja, dieses mit dem respektvollen Umgang, da fand ich das interessant. Ich habe einen Fall von einer Genderforscherin, die Kanadierin, die habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber die Hudfa heißt sie. Und sie wird im Iran festgehalten, weil sie ihren Mann in ihrer Heimat beerdigt hat und dann danach verhaftet worden ist, wegen Feministin sein. Und ich habe die Medien in Deutschland, die bei Hashtag Aufschrei, Hashtag Ausnahmslos, Hashtag im Zug passiert, Ich habe die auf den Fall versucht aufmerksam zu machen. Und ich habe auch die einzelnen Feministinnen, die sozusagen am gernsten oder am obersten in den Medien stehen, habe ich auch alle angeschrieben. Ich habe auch die Susie Grimes angeschrieben. Susie Grimes hat mich geblockt und meinte, ich bin antifeministisch. Und die anderen haben mir noch nicht mal mehr geantwortet. Und ich habe mich da versucht, für jemanden einzusetzen, der meiner politischen Ansicht komplett detrimal, also absolut opposite ist, aber wo ich sage, okay, jeder hat das Recht darauf, auch dumm zu sein, das darf die gute Frau sein, sie darf Genderforscherin sein, und ich finde das scheiße, dass sie deswegen irgendwo gefoltert wird. Und ja, so viel zu respektvollem Umgang und besser streiten, Leute. Ja, und es ist nun mal ein offenes Geheimnis, und das, ich habe mir es ja selber zum Hobby gemacht, Leuten, die eine sachliche Frage stellen, auf Twitter gleich zu schreiben, viel Spaß mit dem Blog, hier ist der Link zu den Weltraumaffen, ne? Und das mache ich ein paar Mal in der Woche so ungefähr, und während ich das nicht sehe, gibt es sicher noch 100 Leute, die pro Woche geblockt werden für Fragen. Also da zu behaupten, man stände für eine offene Diskussionskultur, wenn man eigentlich nichts macht, außer zu predigen und nie mit Kritikern in eine offene Diskussion geht, das ist für mich Täuschung. Ja. Weil das ist einfach gelogen. Punkt. Ja. Und die Fragen, die können auch so sachlich wie nur möglich formuliert werden, ist egal. Ja. Wenn einfach andere Meinung, das reicht schon, egal wie sachlich und respektvoll man sich da ausdrückt. Der erste Kommentar da unten scheint ja schon sehr interessant zu sein. Frau Witzereck hat hier ein reines Lippenbekenntnis abgelegt. Ja. Wenn du unten rechts guckst, wer den geschrieben hat, wird ja auch klar, warum. Ah. Okay, das erklärt natürlich einiges. Sehr gut. Nee, also das hat auch dann in einem Gespräch mit der Moderatorin und noch ein paar anderen Leuten, die vielen Dank übrigens an die Zuhörer, die da auch gepostet haben, ja, das ist das übliche Ding halt. Ich habe halt hier geschrieben, sie arbeitet schlampig. Daraus hat dann die Moderatorin dieses Forums gemacht, ich hätte sie vielleicht beleidigt, indem ich sie schlampig genannt hätte. Dann habe ich nochmal richtig gestellt, dass ich nicht gesagt habe, sie ist schlampig, sondern dass ich gesagt habe, sie arbeitet schlampig, und dass das eine völlig normale Kritik an jemandem ist, der im öffentlichen Leben steht und Thesen verbreitet. Ne? Aber ja, und dann sieht ja das jeder anders, und das übliche Wischiwaschi. Wir kommen immer wieder, das ist sozusagen irgendwie das Atom, das wir nicht spalten können. Am Ende der Diskussion steht immer dieses, ja, aber wenn der andere nun mal schlampig... Besser streiten. So streitet man besser, indem man die ganze Zeit sich an das beschissene Wort aufzieht bis zum Erbrechen, um dieses Jahr irgendwie hinzukriegen, den Leuten angeblich einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hier, guck mal, du bist total der Sexist, du bist total blöd. Ja, das ist typisches Derailing. Einfach die Konversation vom eigentlichen Punkt wegbringen und sich dann entweder an semantischen Sachen aufziehen oder was auch immer, um halt bloß nicht den Kern der eigentlichen Kritik zu bearbeiten. Ich frage mich, ob dann die Leute da, wenn jemand gebrochen Deutsch spricht, auch zu den Leuten sagen, ja, lern uns mal Deutsch sprechen. Das frage ich mich, weil wenn also ich meine, du verstehst ja im Normalfall trotzdem den Sinn, auch wenn jemand gebrochen Deutsch spricht oder sich ungeschickt ausdrückt. Also du siehst ja trotzdem irgendwo das Argument, und eigentlich solltest du ja dann, wenn du am besser streiten, also dich orientieren tust, ja dann also auf das Argument eingehen und darüber hinwegsehen. Ja, genau. Über die Form. Also das wäre ja so in der Theorie, ich weiß nicht. Also sich auf Inhalte konzentrieren wäre auf jeden Fall schon vorbildlich, statt da mimosenhaft sich an Begriffen aufzuhängen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel erwartet, und wir legen hier unsere Maßstäbe einfach zu hoch an. Ja, wahrscheinlich. Das kann man aber mal unterschreiben. Ach, die Anna. Selma ist wieder da. Oh Gott. Tja, Abel, jetzt ist eigentlich Zeit, ne? Also wer letzte Woche unseren kleinen Stream gehört hat, der erinnert sich sicher noch an Selma Mahlknecht. Das ist die Frau, die andere Frauen dafür hasst, dass sie Frauen sein wollen. Okay. Ja. Beschreibung auf jeden Fall. Arschlöcher raus! Die guten Menschen packt aus! Warnung! Der folgende Artikel enthält Kraftausdrücke, unbequeme Wahrheiten, die Ihre Vorurteile über Gutmensch nachhaltig erschüttern könnten. Ich bin Der geeignete Leser weiß es wahrscheinlich schon. Ein Gutmensch. Oder besser noch, eine Gutmenschin. Ich habe lange gezögert, den Begriff für mich zu beanspruchen. Aber man hat ihn mir so oft um die Ohren geschlagen, dass ich mich wohl damit abfinden muss. Dabei ist es so uncool, ein Gutmensch zu sein. Zum Glück hatte ich noch nie ein Problem damit, uncool zu sein. Übrigens ein weiterer Punkt, der mich als Gutmenschen qualifiziert. Gutmenschen sind die meisten, ja irgendwie, unheimlich. Viele Leute fürchten sich gerade vor ihnen. Und aus gutem Grund. Jeder Nicht-Gutmensch kommt ins Gulag und wird bestätigen, dass die Gutmenschen den Untergang des Abendlandes herbeiführen. Ich habe mich als Gutmenschen daher einer Analyse unterzogen und ich bin zu dem Schluss gekommen. Ja, es stimmt. Wenn es nach mir ginge, wäre mit dem Abendland, wie wir es kennen, Sense. Ich bin eine Hardlinerin. Gegen mich sind Rechtsradikale, gesinnungslose Weicheier. Ich bin unbeugsam in meiner ideologischen Verbohrtheit. Ich huldige meinen Prinzipien mit dem Fanatismus einer Neokonvertitin. Ich glaube an den universellen Anspruch meiner Überzeugung. Und ich will alle meinen Idealen unterwerfen. Ich will eine gleichgeschaltete Gesellschaft, die den von mir verfochtenen Gesetzen unterliegt. Und ich mache dabei keine Ausnahmen. Nicht einmal für alte Leute, Frauen oder Rollstuhlfahrer. Tatsächlich, ich bin die wahre Bedrohung. Die Unken rufen zu Recht. Das zeigt sich gerade in Zeiten wie diesen. Denn momentan bin ich besonders gefährlich. Ich habe eine Stinkwut. Mein Gutmenscheninnentum trieft mir aus allen Poren. Ich bin da rauf und dran, mit einer Spraydose durch die Stadt zu laufen und meinen Frust in meterhohen Lettern an alle Gebäude zu sprühen. Arschlöcher, raus! Ja, Sie haben richtig gelesen. Arschlöcher, raus! Man sagt, Gutmenschen sind ja nach Design zu schlaff für Kraftausdrücke. Das ist ein Missverständnis. Als beglaubigte Gutmenschen kann ich hier ja mal stellvertretend für die anderen sprechen. Wir können durchaus auch anders. Wir halten es nur meistens schlicht für unangebracht, in einem Diskurs unflätig zu werden, wenn wir ernst genommen werden wollen. Dennoch schrecken wir nicht mehr davor zurück, gewisse Dinge beim Namen zu nennen. Ha. Grandios. Sehr schön. Wollen wir uns das zweimal angucken, oder? Du hast dir zwar hier Mühe gegeben, das seriös und so rüberzubringen, aber so rein inhaltlich habe ich da irgendwie, die kann das da nicht ernst machen, oder? Ich meine, wie kann man noch stolz darauf sein, dass man in seiner ideologischen Verbohrtheit unbeugsam ist? Also, ja. Komische Frau. Ja. Ist auf jeden Fall schon ein Kontrastprogramm zu dem Ding, was wir gerade gelesen haben von Frau Witzurek, weil die Frau hier ist auf jeden Fall ehrlich. Ja. Selma Malknecht, meine Damen und Herren. Ja, und nochmal Selma Malknecht. Dieses Mal Paris und die Folgen. Aber immer daran denken, dass das alles nichts mit dem Islam zu tun hat. Ah, schauen wir uns das lieber nächste Woche an. Ich weiß, ja. Kannst du nicht mehr, ja. Nein, ich bin getriggert. Ja, das ist eher wieder eine traurige Geschichte aus Australien. Da haben wir uns ja nach GTA 5 bei Target und so dran gewöhnt ein bisschen, dass es da irgendwie besonders mimosige Mimosen gibt. Und diesmal geht es um den Film The Red Pill. Da haben wir ja öfter schon drüber gesprochen und werden auch einige von uns wohl bei der Deutschlandpremiere sein. Und in Australien sollte das auch so laufen. In Melbourne sollte der in einem Kino in der Stadt laufen. Und dann gab es eine feministische Petition, die diesen frauenfeindlichen von einer Frau gemachten Film irgendwie nicht in ihrer Stadt haben wollten und diesen Schmutz nicht mit ansehen wollten. Und ja, das Palace Cinema, in dem das stattfinden sollte, hat leider dem Druck nachgegeben von 2370 Unterschriften. Wow. Inzwischen gibt es einen neuen Saal, einen kleinen Saal, irgendwie nur 150 Plätze. Ich weiß jetzt nicht, wie das Interesse da in Melbourne ist oder wie. Aber es ist natürlich echt ein Schachtelkino, 150 Plätze leider. Aber immerhin können sie es zeigen und die Leute, die da Bock drauf haben, können da hingehen. Das finde ich gut, dass irgendwie da auch noch Leute mit ein bisschen integrer Geschäftshaltung gibt in Melbourne. Ja, aber ja, mal wieder ein Zeichen dafür, dass diese Leute nur zerstören können. Also sie können nichts selber machen, sie können nur Sachen kaputt machen. Das war auch sehr interessant. Ich glaube, da hatte Bane666, hat er da, glaube ich, ein Video drüber gemacht, wo er auch mal diesen Petitionstext gezeigt hatte. Und das war auch sehr interessant, wo man wieder mit völligen Falschinformationen gearbeitet wurde, um so ein bisschen dieses Hassbild aufzubauen von den MRAs, die ja damit unterstützt werden sollen und so weiter. Wurde natürlich wieder Return of Kings und so weiter mit Rouge V und so wurde das schön angeführt. Einfach nur, um möglichst so viele abweisende Beispiele zu finden, um das irgendwie zu diskreditieren. Und da kann man wieder sehr schön sehen, welche Taktiken da eingesetzt werden, um so eine Dokumentation, die ja wirklich versucht, beide Seiten zu beleuchten, mit Petitionen einfach ausgeschaltet wird. Ja. Das ist ein Artikel, der ist auch irgendwie auf Twitter an mir vorbeigeflogen. Der ist The European, das Debattenmagazin sagt mir jetzt nicht besonders viel. Aber das ist so eine Kurzzusammenfassung von dem, was wir ja auch oft beklagen, dass diesem Gender-Kram auch noch das Geld hinterhergeworfen wird. Ich lese hier gerade in der Seite, das ist hier der Vorsitzende von Argens, das ist ja auch eine von diesen Männerrechtsorganisationen in Deutschland. Aber was, also er sieht das ja sehr positiv, irgendwie Biologen bereiten dem Spuk jetzt ein Ende. Das sehe ich irgendwie nicht, leider. Also klar, alles, was in dem Artikel steht, stimmt mehr oder weniger und es ist ein Füllhorn ergebnisfreier Forschung im Endeffekt, aber dass sich das so ändert jetzt gerade... Es ist halt schwierig in der Hinsicht, weil man natürlich da dieses typische Kreationistenproblem hat, nur eben schon auf einer Ebene, wo die Gender-Leute da schon ihre Füße überall in der Tür haben und ihre Fachbereiche aufgebaut haben und das einfach eine eigene Industrie geworden ist mit Fördergeldern und so weiter. Und das wird so schnell nicht verschwinden. Nur in der direkten Debatte zwischen diesen beiden oder zwischen diesen verschiedenen Theorien wird es immer dazu kommen, dass die Sozialkonstruktivisten sehr schnell an ihre Grenzen kommen, weil weder die Studien das unterstützen, was sie behaupten und ihre Theorien letztendlich nur auf Einzelbeobachtungen beruhen und dann, worauf sie induktiv ihre Theorien aufbauen, aber es gibt keine wirklichen empirischen Nachweise für diese soziale Konstruktion und die Empirie aus der biologischen Forschung ist einfach so massiv und so eindeutig und es finden sich auch eigentlich keine, zumindest im anerkannten Bereich, keine gegenteiligen Befunde, dass da die Diskussion eigentlich überhaupt gar nicht notwendig wäre. Aber das muss ja auch, ja. Da würde ich einhaken. Ich meine, also von der wissenschaftlichen Seite ist die Diskussion da eigentlich mehr oder weniger eigentlich abgeschlossen, könnte man sagen. Das Problem ist aber nur, dass sozusagen in der Mitte der Gesellschaft oder bei den Journalisten das nicht unbedingt ankommt. Also, dass das eigentlich keine ausgewogene Diskussion da ist, wo man dann sagt, bisschen Gender, bisschen Biologie, sondern sehr, sehr, sehr wenig Gender und sehr, sehr viel Biologie und ein bisschen Soziologie. Aber ich meine nur, da sollten sich die Biologen aller Herren Länder vereinigen und irgendwie mal ein bisschen auf die Presse einwirken oder einen YouTube-Channel machen oder weißt du, ein populärwissenschaftliches Buch schreiben oder so, weil die Mitte der Gesellschaft würde davon sehr profitieren, wenn einfach Leute, die wirklich einen Plan haben, mehr dahinter sind. Der Kutschera hat das ja quasi gemacht. Der hatte ja einen YouTube-Kanal und der hat ja ein Buch geschrieben und so weiter. Es ist natürlich schwierig, wenn man es vergleichen würde, wäre so, als wenn jetzt irgendjemand ankommen würde und behaupten, das hat man ja vorhin schon mal Gravitationstheorie oder wie auch immer, einfach nicht korrekt ist. Und dann müsste man quasi als etablierter Forscher anfangen, so Grundlagen in so einem Diskurs zu verteidigen, wo man auch nicht mehr machen kann, als die Forschung, die bisher gemacht wurde, zu präsentieren. Und was ja jetzt oft passiert, ist, dass ja sogar die ganze Validität der wissenschaftlichen Theorie, die gerade ja vor allem im Westen verfolgt wird, in Frage gestellt wird. Da war ja vor kurzem dieses Video, was rumging, das kam aus Südafrika, wo es darum ging, dass man ja die komplette Wissenschaftstheorie, so wie sie jetzt existiert, einfach abreißen muss und neu aufbauen muss. Weil Logik und empirische Daten sind ja offenbar frauenfeindlich oder westliche Konstrukte. Genau, und deswegen kann man denen ja gar nicht trauen. Und das ist ja dann auf dieser Schiene wird diskutiert und bewegt sich ja schon außerhalb des Rahmens, in dem man eigentlich über sowas sprechen kann. Weil wenn mein Diskussionspartner nicht mal anerkennt, dass die Daten, die ich gesammelt habe und irgendwie valide sind und die Methoden, die ich verwende, nicht valide sind, dann kann ich mit ihm auch nicht darüber sprechen, ob das, was ich sage, korrekt ist. Und da gehen halt die Diskussionen aneinander vorbei. Und dann wird eben nur auf dieser emotionalen Ebene argumentiert, wo es dann heißt, ja, aber guck doch, dass Leute davon betroffen sind und die empfinden das vielleicht anders. Da wird dann immer auf transsexuelle Menschen eingegangen und so weiter, auf diese ganze Gender-Geschichte mit den 86 verschiedenen Gendern und so weiter. Die Leute können doch nicht lügen, wenn es ihre Erfahrungen sind und so. Und ich meine, da kann man auch als etablierter Forscher nicht gegen argumentieren, weil es eine reine subjektive, emotionale Diskussion ist. Ja. Ja, und Menschenrechte, ne? Wenn du das anders siehst, dann die Menschenrechte. Gib doch mal an die Menschenrechte. Und dann kommt die biologische Deterministenkeule raus, nach dem Motto, wo dann gesagt wird, ja, alles wird von den Genen bestimmt, obwohl es keinen einzigen Biologen gibt, der das jemals sagen würde, dass es ausschließlich, dass der Mensch eine Maschine ist, quasi, wo nur das passiert, was die Gene ihm sagen. Das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen und das ist dann schwierig, dagegen anzuargumentieren. Ja, auch wenn anekdotische Beweise dann irgendwie als Legitimationsgrundlage reichen, dann brauchst du mit Fakten und so gar nicht mehr ankommen. Da könnt ihr ja alles rechtfertigen. Richtig. Das ist das Lustige mit diesem, der Mensch ist eine reine biologische Maschine. Es gibt ja auch eine kleine Gruppe, die so argumentieren wollen würde. Was das Interessante dabei ist, die Genderforschung, ist zu Zeiten entstanden, wo halt auch Skinner sehr groß war. Und Skinner meinte halt zwar, dass Mensch wie ein Uhrwerk ist, wo du sozusagen soziologisch einfach nur genügend Disziplin hier ein bisschen Kultur da einimpfen tust und dann passt es schon alles. Und ich finde es relativ interessant, dass sozusagen die Gender-Leute sozusagen Biologie allgemein dann sozusagen als den Feind anerkennen, wo du dann sozusagen sagst, nein, es kommt nichts von Biologie, es ist alles nur Sozialisierung. Also dass du für diesen zwei Extremen hin und her schwingen tust, weil in absoluten sprechen halt irgendwo nur Ideologen, also den politischen Zweck mit der Aussage haben, ohne dass es wirklich forschungsrelevant ist. Also, aber selbst bei dem Beispiel von Skinner, es ist ja so, dass seine Befunde zumindest von empirischen Daten gestützt werden und dass es da auf jeden Fall Nachweise gibt, während für die ganzen sozialen Konstruktionstheorien es keine empirischen Daten gibt, die das nachweisen würden, dass diese Theorie funktioniert. Also, dass sie wirklich biologische Faktoren ausblenden können. Und trotzdem wird es weiterhin, werden diese Theorien verfolgt. Und es gibt auch einfach keine Möglichkeit in der Sozialwissenschaft, zumindest von den Papern, die ich gelesen habe und von den Argumenten, die vorgebracht werden, das in irgendeiner Weise zu prüfen. Das will man auch gar nicht machen. Also da wird auch gar nicht darüber gesprochen, dass man vielleicht mal eine quantitative Analyse macht. Da geht es dann um qualitative Auswertungen, dann werden Interviews geführt mit Leuten, dann interpretieren die Forscher, was die Leute gesagt haben und das wird dann in die Theorie quasi eingefügt. Und das ganze Konzept dahinter ist nicht in der Lage, überhaupt das zu erreichen, was in der Wissenschaft erreicht werden sollte, nämlich die Theorie zu prüfen. Das möchte man überhaupt nicht und das kann man überhaupt nicht. Und deswegen kann man da auch keine Diskussion letztendlich drüber führen, die irgendwie konstruktiv ist. Weil die beiden Zweige der Argumentation, einmal von der biologischen Forschung, die halt empirische Daten bevorzugt oder generell hauptsächlich verwendet, und die Sozialwissenschaften, die diese Konstruktivismus-Theorie verfolgen, zwei vollkommen verschiedene methodische Ansätze haben, die nicht kompatibel sind. Weise gesprochen, Herr Doktor. Aber es gibt doch da diese Studien an Neugeborenen, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass die bereits an ihren ersten Tag wird mit denen ein Experiment gemacht, mit Jungen und Mädchen. Und da kommt schon bei heraus, dass Jungen eher auf das technische Objekt gucken, was ihnen gezeigt wird, und Mädchen eher auf ein Gesicht, was ihnen gezeigt wird. Und da sieht man ja schon, da findet ja keine Sozialisation statt, sondern schon direkt vom ersten Tag gibt es da einfach biologische Unterschiede, die sich dann eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht mehr abstreiten lassen. Ja, und nicht nur da. Das Gleiche finden wir auch im Tierversuch, und zwar bei Rhesusaffen und so, wo dann auch überhaupt gar nicht das Argument der Sozialisierung und der Kultur funktionieren kann. Und da muss es eine Erklärung für geben. Und sozialwissenschaftliche Theorien, die in die Richtung gehen, können sowas einfach nicht erklären. Und dann kommt das Argument, ja, aber Tiere und Menschen, das kann man ja gar nicht vergleichen, obwohl wir auch nur ein Säugetier sind, was wir den gleichen Funktionen unterliegen, den gleichen Prozessen unterliegen wie jedes andere Säugetier oder generell jedes Tier, dass Evolution auf uns genauso wirkt. Und das geht dann schon in die Richtung dieses Gottesarguments oder des Menschen als besonderes Wesen, was dann irgendwie von Gott geschaffen wurde, weswegen es halt unabhängig von der Tierwelt funktioniert. Weil anders kann man das nicht aufrechterhalten und sagen, dass es beim Menschen was anderes sein muss. Aber du gehst dazu logisch an die Sache ran, weil ja, du hast ja von den Gender-Leuts, für die passt ja die Natur. Solange die Natur sozusagen oder die Biologie mit Ergebnissen ankommt, die ihrer Haltung entsprechen, nehmen sie das ja sofort auf. Also sie sagen Homosexualität im Tierreich. Und darüber sagen sie, ja, es gibt's überall. Und ich meine, ja, es ist ja auch, also alle Rechte für die Homos. Also das ist nicht mein Argument, aber mein Argument ist, dass die Gender-Leute einfach, wenn es reinpasst in ihren Kram, sofort das Biologie-Argument nehmen. Mhm. Und wenn es nicht reinpasst, dann hat die Biologie nicht das letzte Wort. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass dann weitere Forschung an Transsexuellen da letztendlich zum Fall von diesen Theorien führen wird. Weil dann, es gibt jetzt schon Studien, die zeigen, wenn sich transsexuelle Personen der Hormonbehandlung unterziehen, dass sich dann nicht nur die Äußerlichkeiten verändern, entsprechend der Hormone, was ja dann auch noch akzeptiert werden würde von wahrscheinlich Sozialkonstruktivisten, aber dass sich auch kognitiv, dass sich Gehirnstrukturen verändern, dass sich Fähigkeiten verändern, dass diese mentale Rotation, also dieses Vorstellen von 3D-Objekten und die im Gedanken quasi zu drehen, was wir bei Männern, wo Männer einen leichten Vorteil haben, dass dann Frauen, die zum Mann werden, über die Hormonbehandlung dann diese Fähigkeit auf einem gleichen Niveau machen wie Männer. Das heißt, dass Hormone direkt auf die Kognition einwirken. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es dafür eine Erklärung geben kann, wenn man davon ausgeht, dass jegliche Geschlechterunterschiede sozial konstruiert sind. Also ich meine schon allein die Annahme, dass die Hormone nicht auf das Wesen oder die Psyche vom Menschen oder auch die Denkprozesse eine Einwirkung haben, finde ich, ist irgendwo schon einfach nur extrem realitätsfremd. Wenn jemand Testosteron nimmt, um beim Leistungssport zu dopen, dann ist doch dieses Stereotyp, dass die Roid Rage haben, also dass die aggressiver werden. Also weißt du, ja, also keine Ahnung. Also es ist die Aufgabe der Deutschen, uns Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben aber echt viele Flüchtlingssachen heute. Ja, das ist dieser Arasbacho, das ist auch eher nur, das ist eigentlich eher eine Mediensache. Also ich finde, was HuffPo da macht, ist, der macht ja einen von diesen Artikeln nach dem anderen. Und ich finde, das ist hier eher ist das Clickbait das Thema, nicht irgendwelche provokativen, dämlichen Thesen von irgendeinem Heini. Oh, super, mein Telefon. Sondern es geht hier darum, wie die HuffPo das benutzt, ja, jetzt ist hier volle Dings. Teufel hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, wie die HuffPo das benutzt, um Klicks zu machen, einfach um Geld zu machen und damit aber genau die Brandsätze in die Gesellschaft wirft, die sie den Rechten immer vorwirft. Also da heißt es immer, das ist gefährlich für den Frieden in der Gesellschaft. Teufel, jetzt hörst du aber auf, ich rede. Und dabei finde ich sowas extrem gefährlich für die Gesellschaft, weil das radikalisiert doch vielleicht Leute weiter, die eh schon irgendwie sagen, ich fühle mich nicht so gut, und dann lesen die sowas und dann sind die doch bestätigt und sagen, ja klar, stimmt, jetzt wähle ich AfD oder was auch immer. Ja. Ich meine, der Artikel ist ja sozusagen ein Think-Piece, was das geistige Schreckgespenst von Rechtskonservativen wäre, sozusagen. Und dann das dann sozusagen so darzustellen, finde ich, ist einfach fragwürdig. Also ich, wie du meintest, es ist, in meinen Augen ist das ein Brandsatz, das sozusagen so gezielt so das rüberzubringen. Also ich keine Ahnung, das ist so dieses schon fast Stereotype verkörpern von den Vorstellungen deiner politischen Opposition. Ja. Ja, und das ist so jetzt ein bisschen nach dem ganzen harten Themen so ein bisschen der Comic Relief für heute Abend, denke ich. Da hat sich also eine Dame, nämlich die Dame, ich glaube links im Bild, hat sich nachdem sie ihr ganzes Leben in der fettfoben Gesellschaft verbracht hat, von uns Dünnen oder nicht so Dünnen oder zumindest Leuten, die dem irrigen Glauben anhängen, Fettleibigkeit sei gesundheitsschädlich, ne? Und sie hat sich gedacht, sie macht ein Wörterbuch für eine Sprache, die fette Menschen nicht mehr ausgrenzt. Oha. Genau. Gibt es da Beispielwörter? Genau, das fand ich, also sie hat ein Buch geschrieben, Fat Activism, a Radical Social Movement, und in dem Feibel, jetzt ist echt gut. Ja, er merkt, ich rede und dann kann er schön betteln. Du musst fette Sprache mit ihm reden. Nee, da muss ich mit ihm über Essen reden. Der will nur was zu futtern haben und er weiß genau, ich werde ihm was geben, wenn er so rumheult im Hintergrund. Ja, ich kümmere mich mal kurz um meine Katze und ihr schaut euch mal ein paar Beispielwörter an, ja? Danke. Okay. Merkt man auf jeden Fall, wer die Hosen anhat. Ja. Belly, the part of your body that's under your tits, above your privates, can be any size, shape, texture, color, levels of hairiness, wetness, a place where fat accumulates and on some people sometimes flops around. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Fat lead, a fat ass lead. Ich kenne tatsächlich jemanden, der ist mit 125 Kilogramm, ist dann Halbmarathon gelaufen, mit einer gar nicht so schlechten Zeit. Es waren, glaube ich, 2 Stunden und 30 Minuten oder 2 Stunden 40 Minuten, die er gelaufen ist, mit 125 Kilogramm. Das ist aber eine extreme Ausnahme. Das ist die einzigste Person, die ich kenne, die tatsächlich dick ist und sportlich. Habe ich sonst noch nie irgendwo anders gesehen. Also, keine Ahnung. Es gibt schon, aber sozusagen die Behauptung, dass das der Standard ist. Ja, natürlich. War das hier so einer hier? Ja, ein Fatlead. Wortwörtlich. Nee, aber es ist halt einfach die Ausnahme. Also, weil, keine Ahnung. Die meisten Leute laufen keinen Halbmarathon. Also, so. Auch die dünnen nicht. A very good and virtuous and normal person. Normal? Das ist doch auch schon wieder Triggersprache, die hier verwendet wird. Ich glaube, der ganze Absatz ist so ein bisschen selbstironisch, sarkastisch gemeint. Okay. Weil Thin wird da auch mit intelligent und so assoziiert. Das ist schon hammerlustig, wie sie das geschrieben hat. Ich glaube, das Buch hole ich mir auf jeden. Ja. Wings. Das sind deine Fett, also Flügel, deine fetten Oberarme, die mit, wenn du älter wirst, wabbliger und loser werden und hängen. Sie sind eine Quelle der Kraft. Also, ne? Mhm. Also, finde ich gut. Also, was soll das? Sie sind eine Quelle der Kraft. Also, ich meine, ich möchte niemanden, der irgendwie zu viel auf den Rippen hat, zu nahe kommen. Also wirklich nicht. Aber für mich ist es auch, wenn es jetzt um Heroin, Alkohol oder Fettsucht geht, die Menschen haben hier und da ihren Imperfektionismus, dass mit ihnen nicht alles wunderbar prächtig ist. Es gibt Leute, die trinken, es gibt Leute, die rauchen, es gibt Leute, die dick sind. Ich stelle das nur in Frage, das zu normalisieren und das sozusagen auszusprechen, dass ein bestimmtes abnormales Verhaltensmuster normal ist. Das ist eine ungesunde Lebensweise, dass man das so hochjubelt. Wenn da jemand schreiben würde, wie geil Heroin ist, dann würde jeder sagen, nö, das ist Bullshit. Wenn dort aber jemand schreibt, Alter, ich komme vom Zucker nicht runter, dann ist es Empowering Activism. Und ich finde das einfach nur so richtig dekadent und ekelhaft, wenn man das macht. Also, du kannst aber... Ich schreibe ein Buch über Heroinkonsum und schreibe da rein, dass Heroin meine Source of Power ist. Ja, weißt du, du bist damit immer gechillt und du, ja. Weißt du, du... Ich fühle mich warm. Ja, weißt du, und in Watte eingepackt. So, ich weiß nicht. Ich meine, keine Ahnung. Ich würde den Artikel nicht verbieten wollen, aber irgendwie, ich finde es einfach nur so richtig übertrieben dekadent. Weil es ist einfach, es zerstört dein Leben. Du wirst ungesund und du stirbst früher und du feierst das geile Scheiße, Alter. Source of Power, sag ich dann immer. Ja. Apropos ungesunde Lebensstile. Alice Schwarzer, die Wahrheit der Silvesternacht. Dieser Typ, der hier beauftragt wurde, ein Gutachten darüber zu schreiben, das ist dieser Professor Rudolf Eck oder wie auch immer, der ist damit jetzt rausgekommen und hier bei der Seite von Alice Schwarzer. Das ist das Einzige, wo ich das hier gelesen habe, dass die da angeblich irgendwen angesprochen haben, sagt dem Motto, hier, mach mal mit. Es geht gegen die Ungläubigen. Genau, das wäre das Ding. die leiden dann sozusagen an Kufarophobie, oder? Ja, also ein aus Syrien stammender Arzt berichtet der Polizei, er sei an dem Silvesterabend im Bahnhof von einem Mann aufgefordert worden, sich an den Diebstählen zum Nachteil der Kufar zu beteiligen. Die hätten schließlich auch den Krieg in die arabischen Staaten gebracht, deswegen kann man sich hier ruhig schädigen. Alice Schwarzer wird auch immer mehr zur Julie Bindel, oder? So vom Verhältnis zu anderen Feministen mit so Aussagen schießt sich doch eigentlich selber irgendwo in die Ecke, oder? Ich denke halt, dass die Alice Schwarzer, weil sie sich ja schon selber als Marke etabliert hat, nicht unbedingt diesen Gruppentenor mitsingen muss, damit sie auf der Femsock-Welle mitreiten kann, sondern sich zumindest innerhalb der feministischen Logik noch eine eigene Meinung erlauben kann, weil sie tatsächlich auch was hinbekommen hat. Also sie ist ja bekannt und so. Also deswegen kann sie sich erlauben, eigenständige Gedanken vorzutragen. Was ja, die übrige Teil der Feministin jetzt nicht unbedingt. Ja, sie gehört halt nicht zur dritten Welle. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ja, sie muss sich ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal verschaffen, wenn sie weiter irgendwie im Gespräch bleiben will, weil sonst nehmen ihr die jungen Wilden noch mehr an Deutungshoheit weg. Ne? Und so positioniert sie sich halt. Und das ist ja auch schlau, weil ihre Zielgruppe sind eher ältere Frauen, ne? Und weniger diese Generation wie Zurek. Und ich glaube, bei denen kann sie mit so Themen auch viel besser punkten, als wenn sie das Gegenteil erzählen würde. Also das ist gar kein schlechter Move eigentlich, wenn man jetzt rein um Publicity oder um so soziales Kapital bemüht ist. Jungwilden. Ja, und hier gab es ja die Woche über so ein bisschen Zoff mal wieder mit Heute Plus, deswegen, die hatten wir vorhin auch schon, und hier hat hier die Lemke gesagt, es gebe keinen statistischen Hinweis darauf, dass Asylbewerber oder Migranten mehr Straftaten begehen, was ja nicht so ganz richtig ist, zumindest wenn man es auf die also bereinigt hat, eben zum Anteil der Bevölkerung sieht. Und ja, sie hat das dann hier wieder irgendwie weggelöscht, das Ding. Und meinte dann irgendwie, das ist eine sehr gefährliche statistische Feststellung, die mein Nachbar ungern hören würde. Oh Mann, Ja gut, dann lassen wir die Statistik, wenn das der Nachbar ungern hören würde. Wenn das gefährlich ist, nee, das geht nicht. Dann bleibt das in der Giftkiste. Der Rest der Statistik könnte den Nachbar beunruhigen. Genau. Und Feindl auch. Ja, Feindl, wirf alles runter. Mach mit eben von wegen dieser Feuer Bonke ist ja, der hat ja irgendwie so ein Buch geschrieben, wie man Frauen rumkriegt oder so. Ja, vor allem auch gleich super, super Diskussionskultur von den Feministinnen. Nach wie zurück, denke ich. Also ich rede nicht über das Thema, sondern ich versuche dem Typen dann irgendwie sein erfolgloses Buch unter die Nase zu reiben, um ihn irgendwie. Ja, super. Diskussionskultur. In Berlin ist es halt so, dass 9% von Berlin sind Muslime und von diesen 9%, die stellen 70% der Serienstraftäter. Wenn man das nicht öffentlich sagen darf, kann man sich nicht überlegen, wie das zustande gekommen ist und eventuell einen Lösungsansatz vorbringen. Weil wenn du dann Clans hast und Gangstrukturen, die werden nicht von alleine wieder verschwinden. Da kann man dann ewig so tun, als ob es das nicht gibt, damit man dann eine Situation wie in den USA hat mit den Schwarzen, so kann man das machen. Oder man kann jetzt drüber sprechen und gucken, warum sich das so entwickelt hat und versuchen gegenzusteuern. Das sind so zwei Möglichkeiten. Entweder USA, Schwarze, also wie mit den Schwarzen, solche Verhältnisse, oder man versucht das besser hinzubekommen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur asozial, weil ich die Statistik jetzt gerade laut gesagt habe. Wer weiß das schon. Du musst aber auch schon bedenken, dass mein Nachbar Musa das nicht so gerne hören würde. Also. Unbedingt. Ja. Also okay. Das zweite Ding war jedenfalls dieses hier. Wenn meine Kinder auf ZDF-Niveau kommentieren würden, würde ich sie auslachen. Tun sie aber nicht, sind nicht doof und außerdem ehrlich. Und das war eben dieses, wo sie sich hier dagegen verteidigt haben, dass sie nicht berichtet haben mit diesem Messerstecherei in Hamburg. Und dieses Video habe ich auch hier noch. Das ist auch nicht so lang. Genau. Sekunde, geht gleich los. Ja, es ist sehr schwierig. So. Ihr berichtet über Einzelfälle nicht, die unter Kriminalität fallen? Ist irgendwie nicht glaubhaft. Hallo Heute Plus, mal grundsätzlich, wie definiert ihr gesellschaftliche Relevanz? Ja, das war nämlich dieses Ding, die haben nämlich diesen Spruch gebracht von wegen, ja, das wäre ja nicht gesellschaftlich relevant. Dass da irgendwie, das war, glaube ich, dieser Fall, wo so zwei irgendwo an der Elbe gesessen haben und dann hat einer den Typen mit dem Messer attackiert. Und die sind dann da irgendwie reingesprungen. Diese Nummer. Und ja, das sei nicht gesellschaftlich relevant. Nur zwei der zahlreichen Zuschauerkommentare auf Facebook. Die Kritik, deutsche Medien, auch wir würden nicht genug über klassische Kriminalfälle berichten, besonders im Zusammenhang mit Migranten. Genau, das ist nämlich genau das Ding, nämlich nicht nur einfach irgendwelche Kriminalfälle, sondern sowas halt eben, dass man da jetzt meint, dass diese Sachen mit den Messerstechereien sich jetzt häufen würden. Ja, weil das halt irgendwie eine Art und Weise ist. Okay. Inwiefern ist das also mit ein klassischer Kriminalfall? Ja, gar nicht. Aber das dreht mich so hin, so nach dem Motto so, ja, die Leute sagen uns immer wieder, warum macht ihr nicht mal mehr Sachen über so klassische Kriminalfälle? Und wir sagen dann, naja, aber wir sind ja überregional und wir können ja nicht über alles reden. Mhm. Ja, tolle Verteidigung. Und zu viel über Sensationsmeldungen, so wie im Beispiel 1, das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Genau, das sogenannte Horrorhaus. Ja, das hat auf jeden Fall völlige gesellschaftliche Relevanz, weil da wie viele Leute betroffen waren und was auch immer. Also ich meine, natürlich war der Fall von diesem Haus in Höxter und von dieser Familie, die da, oder diesem Ehepaar, was dann Frauen gefoltert hat, natürlich war es wahrscheinlich ein Einzelfall, ein besonderer Fall. Aber das ist doch komplett, also das Beispiel ist doch jetzt komplett aus der Luft gegriffen, zu sagen, okay, darüber berichten wir jetzt und deswegen, das ist gesellschaftlich relevant, wie wir es definiert haben. Aber dieser eine Fall mit der Messerstecherei ist es dann halt nicht. Also diese ganze Argumentation in dem Video, ich habe es auch schon gesehen, ist ja komplett, geht an dem Thema eigentlich komplett vorbei. Weil die Frage nicht gesellschaftlich relevant ist einfach. Sie definieren, was relevant ist. Was in die eigene Agenda passt, ist gesellschaftlich relevant. Das hätten sie in einem Satz sagen können, aber stattdessen versuchen sie hier so ein Konstrukt aufzubauen von Argumentationen, die überhaupt nicht die Fragen beantwortet, die da gestellt werden. Ja, das ist jetzt eine Antwort auf die Kritik halt eben. Also, warum berichtete die Heute Plus über diesen Fall? Wir berichten über Kriminalfälle immer, wenn sie eine größere Resonanz in der Öffentlichkeit haben, wenn sie. Also Einschaltquoten. Und Abel, du kannst mich da gerne korrigieren, weil du warst da, glaube ich, bei dem Heute-Plus-Panel auf der Republika. Ich habe ihn noch in Erinnerung als den Typen, über den sie sich alle lustig gemacht haben, weil er beim Transatlantik-Ding irgendwie mitmacht. Ja, also der also wo du einfach sagen kannst, ich meine, die Perspektive von den Transatlantikern, die ist auch wichtig, dargestellt zu werden, aber irgendwo mit in einem Aufsichtsrat-Ding zu hocken und mit Papiere zu verfassen für so eine NGO und dann zu sagen, die Leute glauben, dass ich nicht objektiv bin, ist halt irgendwie sowas, was eine Tracht Prügel verdient hätte, theoretisch. Aber ich will ja zivil bleiben. Aber ich meine nur, das ist einfach schon dreist und frech, einfach nur. Vor allem, was war das gerade für eine Aussage? Wir berichten nur über die Fälle, wenn sie in der Gesellschaft eine größere Resonanz haben. Wenn sie nicht drüber berichten, dann kann sich auch keine Resonanz abbilden irgendwo. Also, was ist das? Ist ja Henne und Ei irgendwie komplett verdreht. Ja, vor allem würde nicht die Tatsache, dass diese ganzen Leute kommentiert haben auf ihrer Seite, darauf hindeuten, dass es eine gesellschaftliche Resonanz gibt? Also. Vielleicht auch für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung stehen. In dem Fall Höxter ist eigentlich sehr klar, sehr ungewöhnlicher Fall. Ein Ehepaar lockt Frauen regelrecht in den Hinterhalt, um. Das steht für eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja, definitiv. Verdammt, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken, wo ich mich hinentwickeln möchte. Genau, it's over. Oh Mann, ey. Sie dann eben auch zu foltern, zu töten. Und das ist ein sehr herausgehobener, sehr außerordentlicher Fall. Jetzt kommt der Kommunikationswissenschaftler. Der erklärt uns jetzt alle, warum wir blöd sind. Medien müssen ja zunächst auswählen. Aus der Vielfalt der Nachrichten, die sie haben, Und da suchen Sie sich natürlich nach bestimmten Faktoren einzelne Meldungen raus. Boah, richtig, genau. Einzelne Faktoren, ja. Höchste zum das Beispiel. Hast du da noch nichts gesagt? Viel war, weil es über längere Zeit ging, weil es ein besonders drastisches Verbrechen war. Beispiel 2, der Mord in Hamburg. Vor gut einer Woche wird ein 16-Jähriger hinterrücks erstochen. Bei dem Täter soll es sich laut einer Zeugin um einen südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. Bei Facebook hieß es: Wo bleibt euer Bericht hierzu? Also, warum berichtete die Heute Plus über diesen Fall nicht? Es ist für uns nicht das entscheidende Kriterium, welchen ethnischen Hintergrund beispielsweise ein Täter hat, es sei denn, es ist für das Verständnis der Tat tatsächlich notwendig zu wissen. Ja, zum Beispiel für so die Verständnisse dieser ganzen rechtsextremistischen Übergriffe ist es ganz wichtig zu wissen, was das für Leute sind, die da eine Demo machen oder so. Müllsäcke. Wichtig ist aber, ja. Erstens, wir müssen die Fakten kennen. Und wenn die Fakten noch nicht vorhanden sind, sondern nur Gerüchte, und wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es einen Täter mit Migrationshintergrund gibt, reicht das noch lange nicht aus, das so darzustellen als Fakt. Wenn Sie jetzt... Ja, Heute Plus hat ja auch diesen super tollen GEMA-Geld-Beitrag gemacht, wo wir hinterher mit denen geredet haben und es irgendwie hieß so, ja, wir haben aber leider keine Zeit, um da jetzt nochmal drauf einzugehen, weil da fehlt ja gerade der aktuelle Bezug und so weiter. Ne? Also, sorry. Einen ganz normalen Fall haben, ist das zwar todtraurig an dieser Stelle, aber sie können nichts für eine gesamte Bevölkerung erklären. Es steht für nichts anderes in diesem Fall, es bleibt eine isolierte Tat. Ja, also diese ganze Messernummer, das ist gerade in Israel noch nie vorgekommen. Hieß ja sogar die Messer-Intifada, ne, wo die Leute da irgendwie sich irgendwelche Leute einfach Messer genommen haben und dann losgerannt sind und so viele Leute irgendwie erstochen haben, wie sie hingekriegt haben. Wo es sogar irgendwelche Videos gab, wo irgendeine ältere Dame in ihrem Täschchen rumwühlt und dann hat sie plötzlich ein Messer in der Hand und sticht irgendwie auf die Leute, die an der Bushaltestelle neben ihr warten, ein und so ein Zeug. Ah ja, aber genau, nein. Genauso läuft das doch auch mit der Messerstecherei, die gestern in Frankfurt in der B-Ebene war. 4 Verletzte, 3 davon schwer verletzt. Da wird in den Medien auch, also die Frankfurter Rundschau schreibt, mehrere Unbekannte geraten an der Hauptwache in Streit. Und das artet dann in Messerstecherei aus. Was nicht erwähnt wird, ist, dass zur gleichen Zeit irgendwie oder kurz davor eine kurdische Demo war, dass unter den Verletzten Türken sind und das eigentlich alles darauf hindeutet, dass das halt so ein Auswuchs von dem war, was ich ja hier schon auch öfter an die Wand gemalt habe, dass dieser Konflikt uns hier vor die Füße fallen wird. Ne? Kurdistan, Türkei. Wird dann halt von Unbekannten geredet. Okay, aber... Die Messerstecherei in Hamburg, dazu hat sich der IS bekannt. Hm. Aber nicht zu der in Frankfurt. Nee, wie gesagt, in Frankfurt vermute ich eher, dass da eine Streiterei zwischen Kurden und Türken über... Vielleicht hat jemand den Präsidenten irgendwie beleidigt. Und selbst wenn das nicht in irgendeinem politischen Zusammenhang war, ich finde, sowas wie eine Messerstecherei ist schon was Härteres. Das kann auch auf Gangs hindeuten. Also ich finde, Messerstecherei hat eine ganz andere Qualität, wie dass sich Leute irgendwie aufs Maul hauen oder so. Klar kann da auch ein Haufen Scheiß passieren, aber Messerstecherei finde ich ist schon heftig. Also... Ja, außer du musst ja auch erstmal ein Messer den ganzen Tag bei dir führen. Ja, also deswegen, weil das hat einfach eine ganz andere Qualität. Du bist dann entweder ein Kleinkrimineller oder organisiertes Verbrechen oder irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Selbst wenn es dann nur nicht politisch wäre. Aber die Schlussfolgerung, dass es politisch ist, die liegt ja nahe. Aber theoretisch hätten wir ja Nachrichten, die das in Erfahrung bringen könnten und sagen würden, es gibt hier 3 Gerüchte, wir können bisher nichts bestätigen, das wissen wir bereits. Aber nein, es sind ja nur... Und damit ja. Für überregionale Nachrichten wie Heute Plus nicht relevant. Wir berichten erst, wenn Ereignisse eine gesamtgesellschaftliche Dimension haben, bei Politikversagen oder bei strukturellen Problemen. Oder bei Entzug passiert oder bei Campusrassismus. Warte. Stop Enslaving Saudi Woman. Habe ich euch am 15. August geschickt. Ihr habt mir sogar geantwortet. Ich habe zu euch gesagt, ihr könnt dann mit mit Frauen von Saudi-Arabien miteinander in Stream gehen. Ich habe euch mehrere Artikel. Ich habe Leute, die über den Hashtag berichtet haben, wo Frauen in Saudi-Arabien sich über strukturelle Probleme und über Politikversagen beklagen und über tatsächlich weniger Menschenrechte haben. Nicht so wie Hashtag im Zug passiert. Und ihr meintet, Kein Bock, keine Lust, zu wenig Quellen. Fickt euch. Ernsthaft, fickt euch. Ich finde das ekelhaft. Richtig ekelhaft von euch. Ja. Ja. I second that. Ich glaube, das ist ein Fachbegriff. Richtig ekelhaft. Ja. Oder, Herr Doktorand, was sagen Sie? Das ist auf jeden Fall garantiert ein Fachbegriff. Sollten wir häufiger verwenden. In dem Zusammenhang muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir haben auch noch 3 Tabs offen. Ja. Also wenn du noch 5 Minuten bleiben kannst. Ja, na gut, okay. 5 Minuten schaffe ich noch. Okay. Ja, machen. Ja, das war eine... Entschuldigung. Ja, das war diese Sache mit, wie heißt der Typ, Guido Kanz oder so ähnlich? Ja, genau. Der hat sich für Verstehen Sie Spaß irgendwie als Schwarzer verkleidet. Also. Da gibt es ja wirklich habe ich ein super Video zu gemacht zu dem Thema. Gleich mal chillen. Genau. Wo finde ich das denn, dieses super Video? Was muss ich da eingeben? Prinzipiell würde ich da Bleilo bei YouTube suchen. Okay. Und dann ist das einfach direkt das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Ja, das klingt und das ist, glaube ich, so die beste Informationsquelle, die man zu dem Fall eigentlich sich heranziehen kann. Dann überspringen wir das Thema mal. Basic Thinking weist uns darauf hin, dass Hate Speech ein gesellschaftliches Problem ist, das wir gemeinsam angehen müssen. Ja, aber nicht mal in der Lage sein, diesen Begriff zu definieren. Da gehe ich mal stark von aus, dass es hier auch ehrlich passiert ist. Der Typ hat einfach alles, was er bei Kahn, denke mal, nicht egal, nur Hate Speech oder bei der AA-Stiftung gefunden hat, zusammen kopiert. Und da draußen einen Artikel gemacht mit, ja, finde es halt toll, dass diese Überschrift dabei rausgekommen ist. Was ist eigentlich Hate Speech? Genau. Die Amadeo-Antonio-Stiftung definiert Hate Speech. Das habe ich nicht gefragt, du Idiot! Fühlen, wenn sie sich fühlen. Ja. Und dabei sind sich einige Verfasser von Hasskommentaren nicht einmal bewusst, dass ihre Äußerungen für bestimmte Gruppen verletzend sein können. Oh. Ah. Und viele glauben sich unter dem Schutz der freien Meinungsäußerung zu wissen, aber die werden schon sehen, was passiert. Großartig. Also erst mit Tatbestand der Volksverhetzung anfangen und dann ihr könntet aber auch Leute verletzen, ohne dass ihr es selber wisst. Ja, so geht das immer. Da kann schon wieder alles sein, ja, genau. So, das klassische wir müssen uns unbedingt gegen Gefühle und so weiter und denkt doch mal drüber nach, das soll jetzt das sein? So, ja, denk mal an die Volksverhetzung, denk mal an die ganze. Ja, genau, das machen sie ja unten drunter. Was hilft gegen Hate Speech, bla bla bla? Erster Schritt im Kampf gegen die Volksverhetzung. Also hier wird Hate Speech schon gleich, also da wird gleich wieder so lange gerührt, bis keiner mehr weiß, was ein Wort bedeutet. Was sind denn antidemokratische Äußerungen? Ist das, pass auf, lass mal da und dahin gehen, ohne dass man vorher abgestimmt hat oder wie? Das sind auch, da fallen auch alle Statistiken drunter, die mein Nachbar Musa nicht so gerne hören möchte. Das ist prima. Warum gibt es hier keine große Masse, die sich geschlossen gegen Hate Speech formiert? Weil es dafür keine Mehrheit gibt, ihr Pfeifen, und das ist auch gut so. Warum gibt es hier keinen großen Mob, der sich formiert? Ja, wo sind die Fackeln und die Mistgabeln eigentlich hingekommen? Counter Speech als Wunderwaffe, ich wette gleich kriegen wir genau da virale Wirkung, Verbreitung von friedlichen Botschaften wie Men's Rights oder so. Ja. Geschlossenes Vorgehen der friedlichen Mehrheit. Ja? Das ist so abgegriffen, das zu sagen, aber es ist alles so Orwell, was in diesen Sachen drinsteckt. Abartig. Es braucht vor allem ein breites Bewusstsein über Hate Speech, ein breites Verständnis über Hate Speech. Da kommt ein Bewusstsein darüber, welche Auswirkungen solche Kommentare haben können. Was soll denn der Quatsch? Welche Auswirkungen sind das denn? Ja, eben, ich kann das doch auch gar nicht abschätzen. Kriege ich vorher jetzt von jedem irgendwie, da müsste jeder so eine Nummer auf der Stirn haben. Das ist wirklich 1:1 von der AA-Stiftung kopiert. Ja. Ich habe aber auch nicht so ganz verstanden, absolut was notwendig ist, ein geschlossenes Vorgehen der großen friedlichen Mehrheit gegen Menschenverachtende und diskriminierende Äußerungen im Internet. Und entartete Kunst. Wie die Comics oder Medien. Auch interessant, Drohung gegen Flüchtlinge. Wie viel Hass ist erlaubt? Genau, Leute, die das fraßen auch. Ja, aber du kannst ja Hass 4 beantragen, dann geht's dir gleich. Ja, genau, ich beantrage Hass 4. Kann ich das direkt beim Justizministerium beantragen? Ja, und das hier ist so, also das ist mir halt auch durch Zufall bei dieser Stern-Amadeo-Antonio-Geschichte vor die Füße gefallen, aber das war so, ich fand halt, weil man hört ja immer, dass Männer alle umbringen und Amok und es gibt da nur diese toxische Maskulinität, die uns dazu bringt. Ja, diese Frau hat mehreren Frauen an verschiedenen Orten Blutverdünner in gespritzt bei einem Kaiserschnitt. Das heißt, sie hat die Gefahr erhöht, dass diese Frauen verbluten. Und ja, es gibt also Motive, darüber schweigt sie, aber sie ist alleinstehend und kinderlos und so. Aber also ich denke auch, dass es wahrscheinlich ist, sie von ihrem Vater internal misogyniert worden oder keine Ahnung. So viel zum Thema, Männer machen all die schrecklichen Dinge auf der Welt. Männer. Gesagt, die Aufwertung des eigenen Selbstgefühls. Insgeheime Demonstration einer Überlegenheit. Ja. Bösartigkeit, Wahnsinn, Neurosen kennen kein Geschlecht. Das ist das, was ich eigentlich zu dem Artikel sagen will. Also hört endlich auf, das so zu kommunizieren. Es ist ein isolierter Einzelfall, muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall, ja. Kommt sonst nie vor. Da hat deine Nachbarin kein Problem mit. Ja. Also, hört doch endlich auf, in diesen Schubladen zu denken. Frauen gut, Männer böse. Quatsch. Ja, an der Stelle sage ich dann nochmal, meine Nachbarin, die aus dem Iran geflohen ist, hat ein Riesenproblem mit Islamkram hier in Deutschland. Tourette. Ja. Tourette, genau. Arschloch. Tourette. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Scheiße. Arschlöcher raus, ne? Ja, genau, eben. Arschlöcher, die Blutverdünner spritzen raus. Ich hätte noch eine Kleinigkeit. Wegen Irrelevanz und so. Ich würde sagen, das Thema heben wir uns für nächstes Mal auf. Das ist ein Zukunft. Daneben brannte ein Müllsack. Genau, das war definitiv rechte Gewalt, weil zwei für die Vielfalt der Herkunft, ja, rechte Gewalt auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, Kinders, ich war heute unter dem Gruppenaccount als Able hier. Stellt die anderen euch mal noch vor, wenn wir jetzt schon fertig sind. Sagt mal ja, was. Caps Lock und so weiter, erkennt mich. Was, Affe? Ich bin der Dr. Rand. Gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen oder meinem Blog. Einfach bei YouTube Dr. Rand suchen oder auf Google Dr. Rand und WordPress, dann findet ihr meinen Blog. Bin ich jetzt nur noch als einziger übrig, oder was? Ja. Genau, du machst das. Ich mal behaupten, ich bin Bleilo, ihr findet mich bei YouTube als Bleilo. Und ihr kennt mich ja schon aus dem Intro dieses hervorragenden Podcasts. Also der Channel von Bleilo ist echt empfehlenswert. Er hat er hat ein Video gemacht, wo er einen Kommentar zur Nicht-Egal-Kampagne macht, was sehr schön gemacht ist. Also der Channel ist echt zu empfehlen. Schaut mal rein. Und wenn ihr den Doktor auch noch nicht abonniert habt, dann seid ihr dumm. Macht es mal. Abonniert die Geld beiden. Geld überweise ich dann. Ja. Jo, Kinders, lasst euch nicht gendern und so. Haut mal alles schön rein und so. Bleibt logisch. Schöne Woche da draußen. Ciao, ciao.